Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ja. Nicht mehr, schade eigentlich. So, das war vielleicht ein kurzer Hinweis zu der Musik hier eben. Das war der Sampler Voices from the Distant Steps, mongolischer Obertongesang in einer Real World Reihe, der in der verdienstvollen Real World Reihe bei Virgin erschien. Wir werden gleich noch ein bisschen weiter über Musik sprechen. Vor allen Dingen will ich aber erstmal guten Abend sagen, meiner Enttäuschung über die thematische Seite der letzten Sendung Ausdruck verleihen. Ich habe mich beschlossen abzufinden damit, dass offensichtlich nicht Revolutionäre an den Radiogeräten sitzen, sondern wahrscheinlich lauter entweder Desinteressierte oder kleine junge, hoffnungsvolle Kapitalisten. Dem wird sich die Sendung heute widmen. Bevor wir zum Thema kommen, will ich noch was ganz anderes loswerden, nämlich nochmal über Musik sprechen. Mir ist da so ein wunderbare Platte ins Haus geflogen. Space Streakings heißen die, völlig abgedrehte Japaner, die sich marodierend und brandschatzend durch die musikalische Gegenwart bewegen, kann man so sagen, mein Kopfhörer klappt. Hört ihr bitte? Das ist, wenn die Kopfhörer, wenn da was drunter fällt. So, da das Musik ist, die so wahrscheinlich kaum im Radio zu hören sein wird, muss sie hier natürlich gespielt werden und aufs Ausführlichste gewürdigt. Die ist mir so aufs Gemüt, auf den Geist und auf die Physis geschlagen, dass ich mich gleich darum bemüht habe, drei zusätzliche Exemplare zu bekommen, um sie dann hier zu verlosen. Man muss die Musik nicht unbedingt prima finden, um sie gut zu finden. Es reicht, glaube ich, von seinem engen, extrem subjektiven, immer eigenen Musikgeschmack mal kurz zu abstrahieren, um zu sagen, das ist wichtige Musik, um an sein musikpolitisches Wissen auch zu appellieren und sich dieser Musik mit einer Aufgeschlossenheit, die heute vielleicht eher selten ist, zu widmen. Hört's euch an, Space Streakings. Ich verrate dann danach, wie man denn eins der drei Exemplare, die ich hier besorgt habe, gewinnen kann. Die Space Streakings mit dem seltsamen Titel Fire klingt nicht wie Hendrix, sondern Fire Made in Asia. Jetzt wäre schön, wenn die Musik losfahren würde. Sie weiert sich. Vielleicht machen wir mal mit dem CD-Player hier. Zack, nochmal Ohrfeigen. So, Sweetheart, ja. Na, jetzt nochmal tief durchatmen. Wunderbar, mal kicken, ob sie jetzt kommt. Ich bin ja gespannt. Kommt nicht? Warum denn nicht? Das ist ja traurig. Das finde ich ja nicht schön. Nochmal mal den CD-Player wechseln. Der Onkel redet hier noch ein bisschen im Radio, wa? Wenn heute hier bloß ein CD-Player funktioniert, dann habe ich aber echt irgendwie den Kopf voll. So, dann legen wir das mal hier ein. Vielleicht sage ich noch was zum Thema. Ich sage erstmal was zum Thema. Das Thema heute soll sein originelle, interessante, vielleicht auch unrealistische, das ist nicht so entscheidend, aber gut ausgedachte Geschäftsideen. Es ist, wie gesagt, eine unmittelbare Reaktion auf die letzte Sendung, aus der, das war ja insgesamt, glaube ich, doch schon eine Sendung, die man sich anhören könnte, aber es wurde natürlich nichts zum Thema gesagt. Eine Sache, die mich sehr enttäuscht hat, die mich insbesondere, was euch betrifft, sehr enttäuscht hat. Ich habe mein Bestes gegeben, dachte darum aber für heute dann eben die Barrikade zu wechseln und euch Gelegenheit zu geben, über eure kapitalistischen, geldverdienerischen, gierigen Gelüste zu sprechen. Ihr habt jetzt noch ein Weilchen Gelegenheit, euch darauf vorzubereiten und vielleicht geheime Geschäftsideen, mit denen ihr schwanger geht, nachher hier gesprächsweise zu erörtern. Ich weiß, wie schwierig das ist, wenn es ernsthaft wirklich eine gute Geschäftsidee ist, dann wäre man natürlich blöde, die hier über Radio zu sagen. Aber warum sollt ihr nicht so blöde sein? Jetzt kommen erstmal, hoffe ich jedenfalls, ich gebe mir alle Mühe, die Space Streakings mit... Ach, Kinder, macht mich nicht fertig hier. Mal kicken die Zets hier. Nee, will nicht. Das ist ja ärgerlich. Da muss ich mir mal hier irgendwie Gedanken machen. Aber ich weiß nicht, Gedanken machen hilft vielleicht alleine auch nicht, oder? Mal kicken. Jetzt kommt, jetzt rennt hier die Brigade rein, ja? Die Feuerwehr kommt. Ja, an mir liegt's nicht. Ja, ich kann selber, jetzt der dritte CD-Player wird jetzt bemüht. Dann habe ich jetzt mal gespannt. So, das ist hochinteressant. Wir sind im Grunde eigentlich noch in einer Zukunftswoche, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Wollen wir mal sehen, ob es funktioniert. Funktioniert. I'm gonna get you. Space Streakings. Ich bin ja erstmal wieder bedient, also ich weiß ja nicht, ob es an mir liegt, aber immer passiert mir sowas. Ich verstehe das nicht. Vielleicht, dass das auch, wenn man die falsche Schuhwerk anhat und dann entstehen da so elektrische Spannungen, dass das vielleicht daher kommt und dass die jetzt von meinem Karma her auch die CD-Player natürlich möglicherweise total desorientiert sind. Kann ich so nicht einschätzen, weiß ich nicht. Soll eigentlich auch... Na doch, ich bin jedenfalls Meiermann. Ich bin erstmal bedient, würde ich erstmal sagen. So. Das war jetzt ein ganz privates Statement, eine Sache, die ich ja versuche nicht allzu häufig hier zu machen im Radio, weil das, glaube ich, nicht schön ist, wenn man als Moderator die Menschen immer mit nur extrem permanent privaten Statements terrorisiert. Trotzdem, es gibt so Punkte und Stellen, an denen man durchaus ein bisschen privat statementisieren sollte. Ich habe meine Pflicht schuldigst das jetzt an der Stelle getan. Will noch mal ein Wort zu der Musik sagen. Also, das ist eine prima Platte, die vor ganz kurzem erschienen ist bei Eva erhältlich, Space Streakings. Und wer Interesse an dieser Musik hat oder wen wenigstens sein musikkulturpolitisches Gewissen rührt, der könnte sich um eins der von mir verlosten 3 Exemplare hier bewerben. Er sollte wenigstens einen kurzen Beitrag zum heutigen Thema prima Geschäftsideen haben und mir das schriftlich mitteilen oder wenigstens gut begründen können, warum ausgerechnet er denn in Besitz dieser Platte kommen müsste. Unter den Einsendungen werde ich dann irgendwie die 3 schönsten, interessantesten Antworten auswählen, hier möglicherweise in der nächsten Sendung verlesen und damit die Platten verlosen. Der Titel eben hieß übrigens nicht, aber das macht, glaube ich, jetzt nicht allzu, das ist vielleicht ein bisschen, ich muss mal hier, dass ihr jetzt wisst, was ich macht, was ich mache, den nächsten, ich misstraue hier mal noch diesen anderen CD-Playern. Ich müsste jetzt mal den nächsten Titel einlegen. Der Titel eben hieß nicht Fire Made in Asia, das ist die eine andere Nummer, sondern der hieß Young Men 2. Aber ich glaube, für so einen, sagen wir mal, unbedarften Hörer, der jetzt vor der Radio sitzt und die Platte zum ersten Mal hört, dürfte kein allzu großer Unterschied sein. Jetzt die Space Streakings mit Special Karaoke King, ein super Titel. Danach kommt dann nach langer Abstinenz, 3 oder 4 Wochen, eine Zusammenfassung irgendeiner letzten Sendung, von der ich gar nicht genau weiß, welche Sendung da zusammengefasst wird. Auf jeden Fall eins der großartigen Enterprise-Hörspiele von DD. Dann wieder eine Musik von den Space Streakings und dann das Expertengespräch, was hoffentlich euch in die Lage versetzen wird, qualifiziert hier zum Thema Stellung zu nehmen, auf das wir dann nach den Nachrichten irgendwann nach halb gemeinsam darüber reden können. Die ersten Anrufer sind schon in der Leitung. Tut mir leid, hat im Moment noch keinen Sinn. Wir müssen jetzt erstmal noch ein bisschen Musik hören und dann das Experten, dann das Hörspiel von DD und dann das Expertengespräch, dass ihr ein bisschen gewappnet hier in die, wie sagt man jetzt, in die Sendung geht, ja? Hier kommen nochmal die Space Streakings mit dem Special Karaoke King. Wer kann, kann ja mitsingen. Wir befinden uns im heutigen US-Bundesstaat New York, 8000 Jahre vor Beginn unserer Zeitrechnung. Die Neandertale bewerfen sich gegenseitig mit Konfetti und mit Lanzen. Ja, du gibst doch einen prima Neandertaler-Ab, fällt mir gerade auf. Oh, das ist aber im Grunde eine Fehlbezeichnung, weil eigentlich gilt ja Neandertaler ja eher so als gewalttätig. Eben, aber eine Frage beschäftigt mich mit dieser rätselhaften Zeitschlinge. Ist schon lustig irgendwie. Außerdem ist es doch im Grunde auch so schön, so ein sich schließender Bogen, so ein Kreisbewegung. Rotationsevolution. Ja, die Menschheit kommt da wieder an, wo sie angefangen hat. Ja, bei Fred Feuerstein und Barney Geröllheimer. Ja, vielleicht noch ein bisschen früher als Archäopteryx. Ja, im Grunde bist du deiner Zeit ja 1000 Jahre voraus. Guck mal, wenn man sich so deine Körperhaltung und deinen Gesichtsausdruck anguckt und dann mal bedenkt, dass im Jahre 3000 die Steinzeit wieder anbrechen wird. Adam. Der hat nicht in der Steinzeit gelebt. Ja, jetzt 1000 Jahre mehr oder weniger, da kommt es mir jetzt nicht drauf an. Ich wollte schon handeln lassen. Ja, stimmt, die paar 1000 Jahre. Wie alt bist du, Adam? Was fällt mir ein? Nee, aber Adam, dann fällt einem sofort Eva ein, dann überlegt man, sagt man was mit Eva oder ist doch eigentlich zu blöd. Ja, wenn ich Adam bin, was bist du dann? Ich würde mich also, sagen wir schon, als meinetwegen auch als Mächt der Eukalyptusbaum, als 3000 Jahre her. So. Na, eher Affenbrotbaum. Du musst nicht denken, dass es hier mit einem Baumkuchen zu tun hat. Sollte ich mich so geirrt haben? Adam? Nein. Ich habe das Gefühl, da sollten wir wieder mal richtig drüber nachdenken. Ach, ein andermal vielleicht. Och. Na, jetzt nicht. Oh, doch. Oh, guck mal da, UFOs. Echt? Na, Captain Fiebigs Sturmtruppen. Kinder, ihr wollt mich fertig machen. Solltest du nicht den Captain heiraten? Gedacht war schon, aber von seiner Mutter. Ach so. Also für die Mutter hätte die Vollendung dieser Beziehung dann offensichtlich in der Heirat bis zum glücklichen Ende, zum Scheidungsrichter Tod bestanden. Aber Pustekuchen. Und insofern ist es für die Mutter dann zumindest die Beziehung Fragmente. Na, zum Glück sind wir ja da weggekommen. Ja, vielleicht musste man ja nicht unbedingt weg. Meinst du, der Captain ist ja doch so ein netter Kerl. Hat so ein freundliches Lächeln und so verschmitzte Augen. Und so ein schnittiges Raumschiff. Das hätte ja möglicherweise die Liebe des Lebens sein können. Ja, also mal ehrlich, ich weiß ja nicht. Das weiß man nicht, aber man kann es ja ahnen. Da ist doch zum Kotzen, der Kerl verfolgt dich bis in eine Steinzeit. Und jetzt ist aber noch ein bisschen unklar, wer wohl bricht. Ja, Icke gleich, die werden uns nämlich bald gefunden haben. Schön. Ja, wir müssen uns verstecken oder abhauen oder das so. Das ist schwierig. Lass dir was einfallen. Hm. Ich versuch mal, die Zeitmaschine startet nicht. Ärgerlich. So eine Scheiße. Ärgerlich, was? Ärgerlich, ja. Wir sitzen hier fest. Kinder. Sind ja schöne Aussichten. Ah, ein Bild des Grauens. Probieren wir nochmal die Maschine anzuwerfen. Ja, meinetwegen. Ja, drück mal hier Alarmstart. Damit kommt man immer weg. Ach. Ja, nein. Aber jetzt nicht mehr. Das war die Selbstzerstörung. Ich beherrsche die Maschine. Ja, Spitzenleistung. Ey, da hinten ist einer von den Torfaffen im Wald gelandet. Pass auf, wir kapern das UFO und tun so, als ob so, wenn... Als das zum Beispiel die Verbindung zum Raumschiff Enterprise und Captain Fiebig leider unterbrochen ist, aus technischen Schwierigkeiten. Genau. Wahrscheinlich hat er die Telekom jetzt den Hahn abgedreht. Ja, sauberer Plan. Irre. Sauber vorbereitet. Irre. Hier, halt mal das Nitroglycerin. Halt. Das ist ein Stress, ey, wenn man gut vorbereitet ist, aber dann doch nicht alles im Griff hat. Okay, wir stürmen jetzt das UFO. So. Ja. Unglück, nimm deinen Lauf. Auf, jetzt geht's also los. Du lenkst die ab. Ja? Ich bin zu schüchtern. Naja, du rufst erstmal Hallo aber jetzt. Aber wir können ja erstmal so ein bisschen Smalltalk machen. Nee, du lenkst die ab, ruf mal Hallo. Hallo. Ja, lauter. Ja, lauter kann ich jetzt nicht rufen. Doch, ruf mal Hallo. Lauter. Du lenkst die ab und ich hau dir mit dem Knüppel als über die Kartoffel. Hallo. Wenn sie rauskommen. Ja, kommt Alex. Ja, so ist prima. Ja, kommt Alex. Fantastisch. Hallo. Hallo. Ach Gott, da bist du nicht vor. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo? Hallo? Hallo? 22.30 Uhr. Fritz Kurzinfo. Kritik. 80.000 Unterschriften gegen den Jäger 2000 wurden heute in Bonn an Bundestagsvizepräsidentin Vollmer übergeben. Das geplante Jagdflugzeug sei extrem teuer, militärisch sinnlos und sozialpolitisch skandalös, hieß es. Mahnung. Bundespräsident Herzog hat heute bei seinem Israel-Besuch einen Schlussstrich unter den Holocaust abgelehnt. Jede derartige Forderung verbiete sich wegen der historischen Dimension der NS-Verbrechen an den Juden, erklärte er. Tarifverhandlungen. Die erste Metalltarifrunde für 95 wurde heute ergebnislos vertagt. Die IG Metall hatte für den Bezirk Küste 6% mehr Lohn gefordert. Krisentreffen. Für den Tschetschenien-Konflikt deutete sich eine friedliche Lösung an. Russlands Verteidigungsminister Gratschow und der Präsident der abtrünnigen Kaukasusrepublik Dudajew stimmten einem Gewaltverzicht zu. Aktionsprogramm. Die Anliegerstaaten der Donau verständigten sich heute in Bukarest auf einen Plan, um die Wasserqualität zu verbessern. Wetter. Zurzeit um 5 Grad, morgen teils heiter, teils wolkig, meist niederschlagsfrei, 5 bis 8 Grad. Und jetzt haben wir den Sport. Sport. Fußball-UEFA-Cup. Bayer Leverkusen siegte am Abend gegen GKS Katowice 4:0. Borussia Dortmund spielte gegen Deportiva La Coruña 1:0. Zurzeit läuft die Verlängerung. Verkehr. Brandenburg, Wartezeiten bei der Ausreise nach Polen. A12 Frankfurt-Oder, 20 Stunden für Lkw, 2 Stunden für Pkw. A15 Forst, 20 Stunden für Lkw. B97 Guben, 23 Stunden für Lkw. B166 Schwedt, 20 Stunden für Lkw. Mecklenburg-Vorpommern, dort gibt es keine Wartezeiten. Na dann, Fritz wünscht gute Fahrt. Ihr seid eine Band? Du bist ein DJ. Und ihr wollt endlich mal auftreten. Vielleicht noch live. Und dann noch mit Publikum. Dann mach das doch einfach. Bei den Jugendbandnächten am 9. und 10. Dezember auf dem Berliner Pfefferberg. Einfach anmelden unter Berlin 28 27 27 3. Equipments für DJs, PA, Backline und Drums werden gestellt. Den Rest müsst ihr selbst mitbringen. Berlin 28 27 27 3 anrufen. Und vielleicht seid ihr dabei. Bei den Jugendbandnächten 9. und 10. Dezember Pfefferberg Berlin. Präsentiert von Fritz. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Liebe Hörer, guten Abend zu sagen, erübrigt sich an der Stelle. Das wurde bereits ausgiebig getan. Einen guten Abend freilich ist doch noch vonnöten, denn mir gegenüber steht der allseits beliebte Experte Stefan Schwarz. Er ist guten Abend. Guten Abend, Herr Schwarz. Er ist nicht nur Experte an sich, sondern heute für uns, und zwar als Imbissmann. Ja. Kann man so sagen. Das ist ja Ihre Berufsbezeichnung, die auf Ihrer Visitenkarte klein gedruckt, unter Ihrem umso größeren Englischen Namen. Wie auch im Russischen. Imbissmann. Ich habe eine Imbissbude. Sehr schön. Damit sind wir schon beim Thema. Irgendjemand wird ja die Imbissbude erfunden haben, und derjenige, der die Imbissbude erfunden hat, dem kann man mit Sicherheit bescheinigen, eine clevere Geschäftsidee gehabt zu haben. Mhm. Wobei man nicht vergessen darf, dass der Erfinder der Imbissbude zunächst daran gar keine Speisen und Getränke verabreichen wollte, sondern einfach nur ein Ort, in dem es heiß und fettig zugehen sollte. Ja, das wird ja also in der Jahreszeit jetzt an eine kleine Anekdote aus tatsächlich noch eingelöst. Ersten Tagen. Gut, das Thema heute ist ja klar. Das Thema heute sind Geschäftsideen. Die Sendung soll ja heute im Grunde so eine Art, das ist ein ausgestorbenes Wort, Geschäftsideenkonferenz darstellen, einen bunten Bazar gefüllt mit Leuten, die originelle Ideen haben, wie man auf so nicht zu vermutende Art und Weise viel, viel Geld verdienen könnte. Und da kommen wir jetzt natürlich gleich in Medias Res. Die Frage ist, wie sieht denn die grundsätzliche Struktur des Habens und der Realisierung von Geschäftsideen aus? Soweit ich damit vertraut bin, gibt es ja da grundsätzlich zwei Vorgehensweisen. So. Ja, tatsächlich. An dieser Stelle sehe ich mich gezwungen, eine kurze Pause zu überbrücken. Dem Experten ist eben das Manuskript leider runtergefallen. Er steht jetzt da, sprachlos, an den Kopfhörer gekettet, sieht er sich außerstande, sich selber zu bücken und sein Manuskript aufzuheben. Wir werden warten müssen, bis jemand von der mobilen ORB-Einsatzcrew in seinem blauen Mäntelchen hier im Studio sein wird, um unserem Experten das Manuskript zu reichen, dass er dann die Güte hoffentlich haben wird, dieses vorzulesen. Ja. Es liegt noch falsch rum, sollte Ei heißen, es liegt noch falsch rum, das Manuskript. Der Text wird mit einem Ja enden, liebe Zuhörer. Und jetzt aber wieder zu unserem Experten Stefan Schwarz, einem klassischen Im-Businessman. Nun denn, es gibt zwei grundsätzliche, vielleicht sollte ich das gar nicht so flüssig vortragen, vielleicht sollte ich sagen, es gibt zwei. Nee, wer lesen kann, soll auch lesen. Ja, gut. Wir wollen uns ja nicht dümmer stellen als. Ja. Langer Rede, kurzer Sinn. Es gibt zwei grundsätzliche Bereiche, in denen Geschäftsideen angesiedelt werden können. Das eine ist der Bereich der Markterschaffung. Und eigentlich der ursprüngliche Bereich der Vermarktung. Und der andere Bereich ist der Marktlücke. Ja, das heißt, die Marktlücke ist so eine Art Entdeckung, so wie man quasi Amerika entdeckt hat. Und Markt schaffen ist so eine Art Erfindung. So wie man zum Beispiel Amerika nicht erfunden hat, sondern gefunden hat. Die Kuckucksuhr erfunden hat. Oh, die Kuckucksuhr ist die ja an sich nicht vorhanden war in einer freien Natur. Nein. Also vom Kuckuck jetzt abgesehen. Ja. Gibt es denn prototypische Beispiele dafür, wie Marktlücken entdeckt wurden und gleichzeitig versucht wurde, die Marktlücke dann auszufüllen? Die Frage ist mit Ja beantwortet. Wir können insofern zur nächsten Frage kommen. Ich will ein Beispiel nennen. Ach, jetzt doch noch zurück, ja? Erst ich will ein Beispiel nennen für das zweite Feld, was ich hier angesprochen habe, die Marktlücke. Und ich möchte es illustrieren an der Geschichte des Knäckebrotstreichbrettes. Dem einen oder anderen vielleicht bekannt, eine tragische Geschichte. Ein junger Insofern Erfinder. Insofern den einen oder anderen eher nicht bekannt. Ja, Leute, die sich nur Glückliches und so weiter reinziehen den ganzen Tag, Harmonie. Nun gut, ein junger Erfinder aus dem Hessischen hat das Knäckebrotstreichbrett erfunden. Es hat folgenden Zweck. Es soll das allmorgendliche Zerbrechen des Knäckebrots beim Bestreichen mit Butter oder Margarine, bei Butter etwas häufiger, da die Butter etwas härter zu sein pflegt, härter, wenn man sie aus dem Kühlschrank nimmt. Härter wie es sie. Wer lacht als erster? Ja, der Autor der Pointe hat wieder als erster gelacht. Das Rennen ist verloren. Weiter. Wie kann man sich diese Zeit vorstellen? Das Zerbrechen des Knäckebrotes und beim Streichen. Ein Brett sein mit einer kleinen Vertiefung in der Größe einer Knäckebrotscheibe. Ja, dort kann man das Knäckebrot hereinlegen und man kann es dann dort gestützt von allen Seiten, von oben, von unten, von oben nicht, also da soll man ja streichen, aber von unten und von den Seiten gestützt und gehalten, kann man dort das Knäckebrot bestreichen. Mit Butter. Und mit Butter und Margarine oder, wenn man auf solches verzichten will, auch mit Marmelade, Pflaumenmus, man kann es belegen mit Belag, man Diese kann Käse Idee draufstreichen, ist Schmelzkäse ja nun zum leider Beispiel. Gescheitert. Woran man kann scheitert denn eine so geniale Idee wie das Knäckebrotstreichbrett? Ja, ich würde sagen, an einer schlechten Ausleuchtung der Marktlücke. Der Erfinder war ja eigentlich nur ein Erfinder und er hatte keinen Kontakt mit den Leuten, für die er eigentlich dieses Knäckebrot-Streichbrett entworfen hat. Ja? Ja. Denn ich will es mal auf einen Nenner bringen. Der Perfektionisten sind am Morgen gar wenige. Kann man sagen, die Leute, die es niemals dulden würden, dass ihnen das Knäckebrot auf den Händen zerbricht, während sie bestreichen. Das sind ganz, ganz wenige. Die meisten nehmen das hin. Nehmen das heißt, hin. Extremer Leidensdruck beim Betrachten zerbrechenden Knäckebrotes ist zu gering, um tatsächlich Der Leidensdruck Geschäft beim Zerbrechen des Knäckebrotes existiert nur beim Perfektionisten. Ja, ah ja. So, der Rest, abgestumpfte Menschen, wie sie am Morgen allzu häufig sind, registrieren das kaum, nehmen sie ein neues Knäckebrot, bestreichen das oder essen das zerbrochene die extrem Knäckebrot. Verbreiteten, ja. Überall auftretenden Gefühlsrohlinge. Gefühlsrohlinge, ja, Die möglicherweise sogar noch ihren Spaß, ihren Genuss daran haben, sadistisches Vergnügen sehen zu können, zerbrechen eines kleinen, unschuldiges, jungfräuliche Scheibe Knäckebrotes unter dem Druck ihrer rohen, ja, starken, Hände, männlichen ihrer starken, Finger. Männlichen, behaarten Hände, die, Gorilla-Hände, die natürlich ein blitzendes Messer, Buttermesser führen, wie da so ein jungfräuliches Gebilde wie eine Scheibe Knäckebrot zerbricht. Insofern wäre möglicherweise die Erfindung eines Knäckebrot-Streckbettes viel erfolgreicher das gewesen. Kann man annehmen, ja. Für all die kleinen Frühstückstisch-Sadisten, mit denen wir ja, und mehr noch, es gibt ja Leute, die das Zerbrechen des Knäckebrotes am Morgen auf ganz andere Art und Weise gutieren, die darin zum Beispiel ein Zeichen sehen für die allgemeine Krise, das Zerbrechen sozialer Strukturen, emotionaler Bindungen, Werte, Verlust. Ja, von der Realität eigentlich abgekoppelten Philosophen, die in frecher Distanz nur beobachten Spintisierer. Und alles als Zeichen für alles andere nehmen. Ja. Die im Knäckebrot, im zerbrechenden Knäckebrot schnell bei Jugoslawien sind und das als Aufsatz an die Zeit verkaufen zum Beispiel. Dahin wollte ich eben auch noch kommen, dass es natürlich eine ganze Reihe von Leuten gibt, die davon leben, dass der Alltag Tücken hat und die gar nicht möchten, dass Erfinder wie jener junge Mann, der das Knäckebrotstreichbrett erfunden hat, diese Tücken des Alltags umschiffen mit irgendwelchen kleinen, aber nützlichen Dingen. Ja. Geradezu Feinde revolutionärer Geschäftsideen. Ja. Gut. Wir wollen jetzt zum zweiten Strukturmuster der Geschäftsideenbewegung kommen, nämlich einen Markt zu schaffen. Und wir können da, glaube ich, in dem von uns eben angerissenen Beispiel bleiben. Ja. Ja. Das Knäckebrot. Können wir eigentlich bleiben. Das Knäckebrot. Ja. Ist selber ein Ausdruck eines geschaffenen Marktes, denn vor dem Erscheinen des Knäckebrotes auf dem Markt gab es ja noch gar keinen Bedarf für das Knäckebrot. Das war jetzt so kryptisch dargestellt, dass ich das versuchen will, im Sinne einer stringenteren Logik, der so ein sicher außerordentlich gebildeter und vielbeschäftigter Experte sich vielleicht möglicherweise nicht so verpflichtet fühlen muss. Hinter der Erfindung des Knäckebrotes stand eigentlich schon der Zweck, einen Markt zu schaffen, nämlich den Markt für Knäckebrot-Streichbretter. Ja, aber erst über die Erzeugung einer Marktlücke. Ja. Das heißt, mit dem Knäckebrot wurde eine Marktlücke. Das Knäckebrot-Streichbrett zielte auf einen Defekt im sozialen Verhalten beim Essen bzw. Vorbereiten von Knäckebrot. Ja. Dazu war es aber nötig, um das durchzuziehen, war es nötig, das Knäckebrot an sich, den Auslöser dieses Verhaltens, überhaupt erst einmal zu erfinden. Dazu musste ein Markt geschaffen werden, ein Markt für Knäckebrot, ein Markt für ein Produkt, das nach nichts aussieht und schlecht schmeckt. Was ist denn daran so zweifelhaft? Da gibt es nichts, die Stirne zu runzeln, die Augen zu verdrehen, Brummerchen zu machen. Gibt so Expertensprecher, die verleppern so nach hinten. Ach so. Ja. Und wenn ich jetzt... wofür ich Geld kriege. Könnte sein, dass das so ein Gespräch ist? Nee, was so nach hinten ausleppert? Finde ich nicht. Wobei der toll ist, wenn man hinten immer noch so eine krachige Pointe bzw. einen Gedankenblitz hätte, der an bin nicht verletzt. Heute, nee, ich auch nicht. Ich bin jetzt eher der zynische Philosoph des Expertengespräches, der in diesem Expertengespräch eigentlich ich habe noch ein anderes schönes Beispiel für Marktwerterschaffung. Seiten unseres ich habe noch ein anderes Welt schönes Beispiel für Markterschaffung. Sieht. Ich habe ein ganz tolles Beispiel für Markterschaffung. Ach, darauf, wenn ich das jetzt doch noch anbringen könnte. Darauf würde ich an der Stelle jetzt gerne verzichten wollen. Tschüss, Stefan Schwarz. Hallo nach Deutschland. Mir so ein schönes Saxophon im Radio gehört. Kinder, eine Dreiviertelstunde ist rum. Das in der Telefonsendung, ohne dass irgendein Anrufer überhaupt nur zu Wort gekommen ist. Ich bin ganz stolz auf mich. Ich werde irgendwann mal versuchen, 3 Stunden durchzumachen, ohne dass irgendjemand anruft. Und das aber im Zustand einer funktionierenden Telefonanlage. Wie es jetzt übrigens auch der Fall ist. Die Telefonanlage funktioniert. Ab jetzt kann dann telefoniert werden. Das Thema ist Geschäftsideen. Eher ein Thema, was ja nicht so sehr im allgemeinen Menschlichen sich bewegt, wenn man nicht so eine Charakterzüge wie Erfindergeist, den Drang, viel, viel Geld zu verdienen und sich an den Gebrechen oder unkontrollierten Bedürfnissen anderer zu bereichern, zur anthropologischen Grundausstattung rechnet. Geschäftsideen ist ja ein doppeltes Thema quasi. Man kann Geschäftsideen haben, könnte sie hier in der Sendung erörtern, vielleicht im Gespräch oder in der Reaktion durch auch andere Anrufer möglicherweise verbessern oder vielleicht so einen Finanzier finden oder auch testen, ob die Marktlücke denn für ein vielversprechendes Geschäft groß genug ist. Oder man kann andererseits auch sich selbst als eine Marktlücke präsentieren und unternehmerische Gemüter würde. Jetzt können wir also langsam los telefonieren. Ich würde vorschlagen, wir begrüßen uns nur noch mal und sagen dann die Telefonnummer durch. Es geht los, meine Damen und Herren. Machen Sie sich auf allerhand gefasst. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. So, 74 81 110 in Potsdam, das hat die Vorwahl 0331. Guten Abend, wer ist denn da? Hallo? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Sag mal, bist du ein CD-Player? Ist er nicht? Tag! Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Heinz! Gleich wiedererkannt. Nein. Oh, nicht? Ach nee, der andere aus. Wie heißt denn die Gegend da? Wie heißt denn dein Kaff? Also bitte. Also das ist... Ich Autobahnabfahrt. Ja, auch. Ich bleib mal inkognito, weil ich halt immer ein bisschen Tipps geben will. Ja, also das ist jetzt mal, aber schwierig mit den Geschäfts... Was macht denn überhaupt der Sparmarkt? Naja, Sparmarkt ist es ja nicht mehr. Hatte ich ja schon mal gesagt gehabt. Ach, ist jetzt sozialisiert worden? Nee, also ich bin nicht mehr bei der Spar. Die haben gesagt, die wollen nicht mehr mit mir. Und da habe ich gesagt, gut, dann will ich mit denen auch nicht mehr. Und haben wir uns getrennt. Hast du damals für eine clevere Geschäftsidee erhalten, einen Sparmarkt zu machen? Eigentlich ja, aber das ist ja nun nicht mehr die richtige Marktlücke. Ne? Und hast dann feststellen müssen, keiner braucht Sparmärkte? Doch, eigentlich ja, aber das Problem bei der ganzen Sache, wie man sich jetzt, sagen wir, selbstständig macht, wenn man eine Idee hat, das ist ja, ah, ja, sehr vielschichtig. Die Auseinandersetzung mit den räuberischen Banken. Zum Beispiel. Die Marktlücke ist da, der Marktfüller ist da und dazwischen steht dann nur noch die Bank. Also ich würde mal allen Leuten, die mal eine gute Idee haben, die sich mal selbstständig machen wollen, mal ein paar kleine gute Tipps geben. Ja? Also erstmal ist es ganz wichtig, sich erstmal darüber im Klaren zu sein, was ich machen will. Und ob das wirklich sowas ist, wo man auch davon leben kann. Genau darüber soll heute geredet werden. Denn es kann zum Beispiel auch so sein, dass man selbstständig ist und dass man viel arbeiten muss und lange arbeiten muss, aber dann irgendwo nicht das Geld verdient, was man eigentlich... Ah ja, ach so, die Schattenseiten wollen wir heute nicht so sehr thematisieren. Ja, doch, ich würde mal sagen, ja? Wenn, dann müssen wir schon alle Seiten. Ich meine, du kannst jetzt nicht einen jungen Menschen da reinstürzen, jetzt Unternehmer zu werden oder seine Idee... Ja, muss ja nicht gleich Unternehmer sein. Es geht ja jetzt erstmal noch um die schöpferische Phase, ja? Also ob man dann nachher Trillerpfeifen mit zwei Mundstücken wirklich verkaufen kann, ist eine andere Frage. Erstmal ist die Frage, ist, ob es eine gute Idee ist und worin denn möglicherweise der Sinn so einer Erfindung bestehen könnte. Ja gut, ich meine, wenn du eine gute Idee hast und die auch irgendwie umsetzen, ja, kannst und damit Geld verdienen kannst, dann bist du echt gut. Gehst du denn noch mit einer Geschäftsidee schwanger, von der du denkst, dass sie vielleicht extrem clever sein könnte? Wahrscheinlich ja, du darfst jetzt aber nicht sagen. Nee, muss ich ehrlich sagen, eigentlich nicht. Eigentlich also, nicht. Ich bin, sagen wir mal, frustriert, ja. Von Sparmarkterfahrung? Nö, vom ganzen Allgemeinen. Das hat jetzt mit dem Sparmarkt jetzt nichts zu tun. Ich meine, der Laden an sich geht ja. Die Probleme liegen ja ganz anders. Das war ja von Anfang an eine verfahrene Kiste gewesen. Ja. Insofern wären vielleicht doppelmundbestückte Trillerpfeifen doch günstiger gewesen. Weiß ich nicht. Glaube ich eigentlich nicht. Nein. Ich halte es schon durchaus für keine doofe Idee, zumal sie von mir stammt. Cool, also dann würde ich sagen, das ist eigentlich eine Sache, der könnte man ins Auge fassen. Da könnte man vielleicht mal drüber unterhalten. Vielleicht wird das ein wirklicher Weg, bitte zu Geld zu kommen. Das kann wirklich sein. Vielleicht hast du noch einen abschließenden, zusammenfassenden, summarischen Rat für junge Menschen, die jetzt im Russischen immer Businessmierne heißen. Hm. Für potenzielle russische Businessmierne. Businessmierne, das ist ganz schwierig. Also in einem Satz, willst du jetzt so in einem Satz hören, ja? Na ja, vielleicht so ein Satz wie immer schön aufs Geld achten. Naja, das sowieso, aber wie gesagt, erstmal ganz schön abwägen, ob sich die Sache auch lohnt, ob das was bringt, ob man auch so die finanzielle Grundlage für die ganze Geschichte hat und ob man dann auch so viel Arbeit und Risiko investiert. Das ist ja auch ein ganz entscheidender Punkt. Du gehst ja, wenn du irgendwas machst, jetzt ein großes Risiko ein. Gut, dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf und kann allen anderen Anrufern jetzt wissen, dass wir da auf jeden Fall einen ganz kritischen Hörer haben. Tschüss, Gottner. Tschüss. Hallo, wer bist denn du? Hallo. Mann, Kinder. Ja, keine schöne Idee. Tag. Ach, hallo, hier ist Leonie. Tag, Leonie. Ich wollte sagen, ich habe eine Marktlücke entdeckt. Oh Mann, jetzt bin ich schon wieder so aufgeregt. Ich traue mich immer anzurufen, irgendwo auch bei anderen Leuten. Und dann bin ich hier so aufgeregt, um irgendwas zu sagen. Du bist so bei anderen Leuten ernsthaft geregt? Bei wem denn noch so? Nee, ja, das war gestern aber ein bisschen ungünstig, aber... Ach, auch im Radio oder auch bei Verwandtschaft? Nee, ich war nicht im Radio, deswegen war es eigentlich noch wichtiger. Aber da traue ich mich dann immer. Und wenn, sobald ich durchkomme, bin ich so aufgeregt wie jetzt. Ach, wo hast du denn jetzt dann angerufen? Naja, bei so einem netten Typen natürlich. Ja? Und da habe ich mir 2 Stunden lang nicht getraut anzurufen. Und wo hast du die Telefonnummer hier gehabt? Na, die hatte ich, die steht auch im Telefonbuch. Ach so. Da habe ich zwei schon erstmal gebraucht und als, oh Gott, wenn du das hörst. Und der Typ? Ist egal, ich habe ja sowieso schon völlig alles. Konnte denn der Typ ahnen, wer da anruft? Weiß ich nicht genau. Also der kannte also dich nicht so? In dem Augenblick nicht, weil ich rufe da ja normalerweise nicht an. Aber es war etwas blöd, weil ich mich so lange nicht getraut habe und als ich mich dann endlich getraut habe, jetzt bin ich schon da. Wie lange? Das war so. Wie groß war denn die Zeitspanne zwischen Entschluss fassen und anrufen? Der Entschluss fassen, den habe ich schon den ganzen Tag gehabt und dann habe ich immer gesagt, jetzt trau dich mal. Das hat ungefähr eine Stunde gedauert und dann die nächste Stunde war dann immer besetzt und dann wurde ich eigentlich auch immer ruhiger, weil ich dachte, da geht sowieso keiner dran. Ja. Und dann plötzlich ging jemand dran und ich hatte ein totales Blackout. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte und dann habe ich erstmal den Hörer daneben geschmissen und das war anders. Ich habe gesagt, hallo, ich bin Leon. Also mir ist ja egal, was ich gesagt habe. Nee, dann ist doch gerade interessant. Auf jeden Fall bin ich dann weggegangen und habe gesagt, Entschuldigung, warte mal kurz und dachte so, oh Gott, was habe ich nur? Ich habe so ein Blackout, scheiße. Und dann bin ich wieder hingegangen und habe gesagt, oh Entschuldigung, mir war gerade so schlecht. Und er hat aber echt die Viertelstunde gewartet. Nein, das war keine Viertelstunde. Das kam mir bloß so vor wie eine Viertelstunde. Ja. Das waren ungefähr ein paar Sekunden, eigentlich auch viel zu kurz, als dass man sagen könnte, einem ist schlecht. Aber er hat es zum Glück akzeptiert. Und dann, es war jedenfalls so konfus, also nicht ganz so konfus wie jetzt gerade, aber... Ja, und es lief dann sicher? Genau umgekehrt. Es war viel konfuser als jetzt gerade. Aber jetzt ist es mir auch scheißegal, weil gestern war es viel schlimmer und... Ja, dann genau. Soll ja aber nicht scheißegal sein. Jetzt hören ja ganz viele Leute dazu. Das gestern blieb doch so sehr unter euch. Nee, aber das jetzt finde ich aber eigentlich, nee, das ist doch viel schlimmer, weil es viel wichtiger ist, weil jetzt, okay. Dann hat es gestern denn seinen Zweck erfüllte Telefonat? Nee, leider nicht. Ah, das ist ja blöd, wolltest du dich verabreden? Ja. Und dann hat er Nee gesagt? Mehr sage ich jetzt aber nicht dazu. Gut. Gut, aber wir wollten ja jetzt zu Geschäftsideen kommen. Genau, ich wollte sagen, ich habe zwei Marktlücken. Aber also ich habe eigentlich keine Lust, das zu vertreiben, aber würde gerne suche jemanden, der das vertreibt. Ah ja, schön. Erstmal geht es um Schokopudding und zwar nicht nur oben Sahne, wie das immer so heutzutage üblich ist, sondern unten auch, oben und unten Sahne, weil sonst muss ich den Schokopudding immer so lange löffeln, bis dann, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Bis man durch die Sahne durch ist und dann ist nur noch Schokopudding da. Nee, da muss man sich die Sahne immer so aufheben und das... Und dann am Anfang schmeckt es nicht so gut und am Ende ist dann das Leckerste. Und wenn unten auch Sahne wäre, dann würde man die ganze Zeit einen vollen Genuss haben und das wäre natürlich optimal. Aber leider ist noch keiner auf die Idee gekommen und ich glaube, es würde sich sehr gut verkaufen und ich würde da bestimmt alle zwei Tage einen kaufen. Und das wollte ich schon mal versprechen demjenigen. Und dann habe ich aber noch was viel Wichtigeres. Ja? Und zwar Augentropfen brauche ich, die man sich morgens nur reintropfelt und dann kann man den ganzen Tag gut sehen, muss keine beschissene Brille tragen, keine Kontaktlinsen, die wehtun und das wäre eigentlich alles. So jeden Morgen reinträufeln und dann... Oh, das ist aber schon eher eine schwierige Erfindung, wa? Ja, das ist ganz schön schwierig, aber ich bin leider technisch überhaupt nicht begabt und chemisch und was weiß ich was und ich frage mich aber, ob es überhaupt noch Leute gibt, die sich darum bemühen. Also ich habe nicht den Eindruck und ich wollte es jetzt auch mal ganz öffentlich hier bekannt machen. Ja, na die Brillenmafia wird natürlich kein Interesse dran haben. Die wird gegensteuern. Wer steuert gegen? Die Brillenmafia. Ja, wirklich. Ja, da werden Vielmann und die Pharmakonzerne werden jetzt Finger hakeln. Ja. Um so eine Geschichte. Wobei das mit dem Pudding, das scheint mir doch relativ leicht zu realisieren. Ja, meinst du, das macht mal jemand? Ich weiß nicht, vielleicht hören jetzt Vertreter großer Puddingkonzerne zu. Ja, wir wollen auch wieder keine Namen nennen. Wir wollen keine Namen nennen? Aber ich möchte dann auch bitte die Rechte darauf haben. Irgendwie muss ich ja, das ist so die Sache. Also ja, das ist natürlich schwierig, wa? Also wenn man jetzt so natürlich... Öffentlich verkündet, ja, wenn man jetzt clevere Geschäftsideen verkündet, dann ist man die unter Umständen los. Aber du hast ja von vornherein gesagt, dass du dich da als Marktlücke selbst definierst und froh ich wärst... Ich bin eine Marktlücke? Ja, wenn die überhaupt gestopft würde mit zweiseitig mit Sahne beschichteten Pudding. Ja, genau. Das wäre mein absoluter Traum. Vielen Dank, liebe Marktlücke. Ach nee, so ist aber jetzt nicht mein neuer Name. Nee, aber vielleicht heißt der Pudding Leonie. Ja. Ja. Gut. Tschüss. Okay, tschüss. Tag, wer bist denn du da? Hallo, hier ist Birgit. Tag, Birgit. Ja. Ja, das ging ja ziemlich flott, dass ich rangekommen bin. Ja, manchmal jetzt flotter. Nachdem ich jetzt hier eine Dreiviertelstunde rumgetrödelt habe, muss ich jetzt ganz schnell ganz viel telefonieren, um das wieder einzuholen. Ja, soll ich dir gleich mal meine Geschäftsidee vorstellen? Wir können doch vorher noch über irgendwas anderes. Hast du jetzt dann vielleicht auch, warst du schon beim Telefonieren auch schon mal so extrem aufgeregt? Ja, so wie jetzt meinst du? Ich weiß ja nicht, wie jetzt oder vielleicht noch aufgeregter wie jetzt. Naja, momentan ist es ziemlich... Doch, ja. Momentan ist es ziemlich Aufregung? Ja. Ja? Dann wollen wir uns erstmal frei reden. Warst du denn irgendwann mal halb vergleichbar aufgeregt? Prüfungsstress wäre so eine Situation. Aber die wirst du ja nicht telefonisch absolviert haben, deine Prüfung. Nee, weniger. Ja. Aber ich meine schon am Telefon. Was? Ich meine schon am Telefon, weil der immer den Vorteil hat, dass man die roten Ohren da nicht sehen kann. Am Telefon insofern, wenn man Probleme zu diskutieren hat oder so, aber das mache ich dann doch lieber von Angesicht zu Angesicht. Ja, aber da hat man ja eigentlich nicht so einen Aufregungsstress, wenn man also da hat man diesen üblichen Problemstress, je nach Problemlage. Ja. Aber so, dass man jetzt irgendjemand anruft und aber vielleicht auch denkt, der könnte denken, dass man blöd ist, weil man da anruft. So wie die Leonie eben geschildert hat. Ja. Das ist ja noch nicht passiert? Nee, ist mir eigentlich noch nicht passiert, nein. Dann ist es jetzt das erste Mal. Ja, sozusagen. Dass du in einer Situation bist, wo jemand denken könnte, du bist blöde. Nee, eigentlich beim Anrufen. Weil ich bin eigentlich insofern von mir überzeugt, dass ich nicht... Ja, nee, meinte ich jetzt auch nur so grundsätzlich. Ansonsten wollte ich dir jetzt auch gerade die Sicherheit vermitteln, dass ja nicht der Eindruck entsteht, dass du blöde bist. Ja, denke ich auch. Ja, sondern du kommst eigentlich ziemlich cool und sehr unaufgeregt drüber. Ja, ebenfalls. Das finde ich schön. Ja, ich auch. Ja. Ja, ich bin's ja auch geübt. Gut, okay. Von daher, ja... Ja, also... Aber ich erzähle jetzt mal meine Geschäftsidee. Okay, ja. Das hat auch was... Ich wollte jetzt erst nur bloß ein Gleichgewicht der Kräfte herstellen. Das ist sowieso gegeben, also von daher... Ach, Ach, dann war das jetzt verschenkte Liebesmühe. So, nee, nicht unbedingt, also ich höre mir sowas mal gerne an. Hätte ich dich ja nicht aufbauen müssen, kann ich dich gleich wieder einreißen. Nee, das weniger, aber... Ja. Ich bin aufgebaut, also... aber das, was ich jetzt an Überbau hinzugefügt habe, kann jetzt wieder abgetragen werden. Sozusagen, ja. Ja. Also mein Service für moralische Unterstützung wäre die Geschäftsidee. Ein Service für moralische Unterstützung? In welchen Situationen denn? Ja, zum Beispiel Arztbesuche oder wie ich auch eben gesagt habe, Prüfungsstress oder einfach auch als Schlichter bei Streitfragen, zum Beispiel wenn man Streit mit den Nachbarn hat. Sag mal, wenn es da so einen Service gäbe, dann würdest du da anrufen und sagen, du brauchst jetzt so einen jungen moralischen Unterstützer, der dir zur Seite stehen soll. Nee, aber wir sind ja im Zeitalter der Versingelung sozusagen und von daher sind bestimmt viele Menschen, die einfach da niemanden haben, der ihnen da irgendwie moralische Unterstützung gibt. Ach, das ist jetzt bei dir nicht unmittelbar nicht bei dir eine Marktlücke, sondern du hältst es allgemein für eine Marktlücke. Ja. Also im Grunde bewegen dich dann doch eher unternehmerische Gedanken. Primär ja. So, dass du jetzt auch zum Beispiel bereit wärst, Leute, die jetzt Angst vorm Arzt haben, Prüfungsangst oder in eine Schlägerei mit den Nachbarn zu geraten drohen, denen moralische Unterstützung zu geben. Ja, manchmal hilft es einfach auch schon, wenn jemand neben einem sitzt, ja, zum Beispiel in einer Prüfung und so eine gewisse Ruhe vermittelt. Wie viel würdest du denn jetzt mal, wir wollen mal jetzt von Unternehmer zu Unternehmer reden, denken, dass man, sagen wir mal, für so eine Stunde Prüfungsbeisitzen, wie viel sollte man da verdienen, inklusive Mehrwertsteuer? Ja, darüber habe ich mir noch nicht die Gedanken gemacht, aber ich denke so ab 500 Mark aufwärts. Oh, so viel? Ja, mein Gott, das ist... Na, aber sag mal, für 500 Mark, da kannst du die Prüfung ja insgesamt kaufen, da braucht man ja nicht mehr absolvieren. Da lässt du eine Doktorarbeit für schreiben. Ja, eine Doktorarbeit, aber die musst du auch verteidigen. Also ich meine, von daher... Da ist auch ein gewisses Aufwand. Ja, aber dann verteidigen müsst du dir letztendlich immer noch. Meinst du, dass so eine Verteidigung gekaufter Doktorarbeiten da an mangelnder moralischer Unterstützung scheitern? Nee, eher auch nicht, wa? Ja, aber es gibt ja nicht nur Doktorarbeiten. Es gibt ja ganz einfach, wenn man in der Prüfung sitzt und schreiben muss. Also ja, zum Beispiel, ne? Also wenn ich da jemanden habe oder wenn irgendjemand da sitzt, der mir eine gewisse Ruhe vermittelt und mir einfach die Aufgeregtheit nimmt, indem er einfach nur da ist oder mir halt Unterstützung mit seiner Anwesenheit. Ja, und du denkst aber, dass du so eine Art aufregungsabsorbierenden Gemüt selbst hättest, dass du anderen Leuten Sicherheit vermitteln könntest. Ja, ich würde mir wahrscheinlich Angestellte dann dafür nehmen. Ich wäre wahrscheinlich so der geschäftliche Überbau sozusagen. Ach so. Und hast du schon Vorstellungen, wie die so aussehen müssten, die Angestellten? Ja, das sind zum Beispiel Psychologen oder auch so Soziologen. Ja. Also ich würde damit wahrscheinlich noch was für den Arbeitsmarkt tun, da ja bekannterweise Soziologen gerade unter Arbeitslosigkeit leiden. Und diese ganze Germanistenpack, Theaterwissenschaftler, Philosophen, Historiker. Ja, alle sehr... Ja, alle den Schlag Menschen. Ja, vertrauenerweckend, aber unproduktiv. Genau so ist es. Ja, und die könnten dann einer sinnvollen Verwendung zugeführt werden. So sieht's aus, ja. Durch die von dir noch zu gründende Agentur. Genau so. Wobei ich ja jetzt ehrlich mal sagen, also vielleicht kommt man irgendwann mal hin für 500 Mark aufmerksamkeitsabsorbierende Prüfungsbeisitzungen zu machen. Aber als Markteinführungspreis würde ich dir doch raten, eher so ein bisschen dumpingmäßig. Ich bin ja dann erstmal konkurrenzlos. Ja, aber die Idee muss ja erstmal Raum greifen. Das muss sich ja erstmal bewähren. Das muss ja erstmal funktionieren. Vielleicht sollte man doch, sagen wir mal, mit 8 Mark pro Stunde rangehen. Anfangen. Um das dann schnell zu steigern. Das ist aber ein bisschen wenig, hä? Naja, aber so Markteinführung, da macht man ja erstmal Minus, aber macht Werbung für sich. Und testet die Idee aus. Ja, aber trotzdem, ein bisschen was verdienen muss ich ja auch, ne? Also wenn du zum Beispiel eine Prüfungsklausur, weiß ich nicht, 4 Stunden, 8 mal 4, also weiß ich nicht, da kommt nicht viel darüber, hä? Ja, ich meine, ich hätte ja natürlich auch größtes Interesse daran, dass du viel Geld verdienst. Ich wollte jetzt bloß so über die Strategie überhaupt reden, wie man denn da hinkommen kann. Meinst du, dass du, wenn du jetzt für 500 Mark, sagen wir mal, annoncieren würdest, dass das gleich funktionieren würde? Nein, das ist... Da muss man ja... So, da muss man ja 500 Mark, das sind natürlich Endziel, sagen wir mal. Ja, da muss man da extrem prüfungsgestresst und zusätzlich noch ziemlich bescheuert sein. Ja, gerade, sagen wir... Gerade die Bescheuerten leiden am meisten unter dem Prüfungsstress. Ja, das bezahlen dann vielleicht noch die reichen Eltern, ne? Ah, ja, die dann interessiert sind, etwas, ja, vielleicht nicht so qualifizierten Schützlinge doch durch die Prüfung kommen und da gewisse Zuschüsse dann. Hast du dich jetzt denn schon entschlossen, sagen wir, diese Agentur jetzt aus dem Stand zum Laufen zu bringen, so richtig kavalierstabmäßig? Nee, dann könntest du deine Telefonnummer durchsagen und nächste Woche an. Dann könntest du deine Telefonnummer durchsagen und vielleicht geplagte, von reichen Eltern beherrschte junge Menschen dazu bringen, bei dir anzurufen und dir die ersten 500, 1000, 1500, 2000 Mark zukommen zu lassen. Nee, also meine Telefonnummer werde ich jetzt nicht durchsagen. Ach, schade. Ja. Ja, ansonsten hätte ich ja durchaus ein Interesse daran, hier gleich den Aufschwung ein bisschen anzukurbeln. Nee, das war nur so als Idee. Ich habe auch noch eine zweite Idee. Ja. Zum Beispiel ein Frühstücksservice. Was ja auch gerade bei Singles vielleicht gefragt ist, weil die haben ja meist niemanden, der für sie aufsteht morgens und das Frühstück macht. Ach, wo so Schrippen? Ach so, richtig Frühstück machen. Ja, ja. Aber erst frische Schrippen holen? Ja. Ja, guten Käse? Also entweder man bestellt sich jemanden her, der, was weiß ich, wo man einen Zettel in die Küche legt und... Mit dem wirtschaftet, was vorhanden ist, ja. Ja, und oder man bestellt sich richtig dann halt ein Frühstück, was dann gebracht. Ach, das ist aber auch eine prima Idee. Wie weit? Gleichzeitig halt mit Wegservice und weiß ich nicht, kann man noch ein bisschen gestalten. Küsschen auf die Stirn. Ja, zum Beispiel. Würdest du selber denn sowas in Anspruch nehmen? Ich glaube weniger, aber ich denke ja da an die Allgemeinheit. Ne? Du bist eher eine junge Geschäftsfrau. Ja. Ja, was machst du denn bis jetzt? Du strotzt ja vor guten Ideen? Ja, ich studiere noch. Ich nehme an, so Soziologie, Philosophie, Politik ist Geschichte? Nee, das Fach nennt sich Wirtschaftskommunikation an der FHTW in Karlshorst. Ach, was ist denn Wirtschaftskommunikation? Das klingt ja schon mal extrem interessant. Das klingt ja, als ob jemand eine Marktlücke erzeugt hätte, von der keiner weiß, wozu sie Nutze ist. Und jetzt studieren lauter Menschen Wirtschaftskommunikation. Ah, ja, was ist das? Das ist ein Studium, was sich mit menschlicher Kommunikation beschäftigt. Also wenn wir dann fertig sind, dann können wir nicht. PR-Bereich ansteigen oder in die Werbung oder auch in den Medienbereich. Ja. Halt menschliche Kommunikation. Ja. Hast du denn den Sprechfunk schon öfter mal gehört? Ja. Ja. Wie würdest du den denn unter wirtschaftskommunikativen Aspekten einschätzen? Also ich will jetzt nicht, dass du irgendwie sagst, es ist eine prima Sendung oder so, sondern eher so strukturell. Könntest du das beschreiben? Ob es eine besondere Art von Kommunikation ist, die sich, sagen wir mal, von anderen Arten von Kommunikation unterscheidet? Es ist natürlich vielleicht eine doppelt mediale Kommunikation, weil du... Das klingt schon mal gut. Ja, du kommunizierst ja nicht nur übers Radio, sondern im Radio noch übers Telefon. Ja. Das heißt also, es ist eigentlich die Geschichte schlechthin in unserem Medienzeitalter, ne? Ja, aber andererseits in gewisser Weise auch zweckfrei, ne? Wirtschaftskommunikation ist ja wahrscheinlich doch eher an letztendlich ökonomischen Zwecken orientiert. Ja, klar. Ja? Werbung überreden, bescheißen, verkaufen. Naja, weniger, aber na gut, okay. Kann man sehen, wie man will. Naja, gut, bescheißen war jetzt vielleicht etwas moralisch gefärbt, aber überzeugen, verkaufen, werben? Ja. Bekannt machen. Ja gut, das machst du nicht. Du machst es also unter rein, ja. Unter welchen Aspekten? Nee, eigentlich höchstens Eigenwerbung, wa? Wahrscheinlich. Okay. Ja, Selbstinszenierung. So was. Das hätte jetzt ein kritischer Einwand sein müssen, der von dir hätte kommen sollen. Nee, was ich als kritischen Einwand vielleicht habe, dass du halt ich bin ja nicht so scharf auf kritische Einwände. Unterbrechen von von Gesprächen oder was. Ja, welche Funktion hat denn Unterbrechen? Also jetzt unter wirtschaftskommunikativem Gesichtspunkt. Eigentlich nicht so die positive Funktion, ne? Weil es ist ja ein Abbruch von Kommunikation. Also ja, aber kann doch vielleicht trotzdem Sinn machen? Den müsstest du mir mal erklären. Ja, wollte ich dich gerade fragen, weil du ja eher die Fachfrau bist. Also ich sehe den Sinn, also Sinn in einer abgebrochenen Kommunikation eigentlich nicht so. Oder die Wirkung, vielleicht Wirkung? Was für eine Wirkung? Na, welche Wirkung das hat, so immer ins Wort zu fallen? Dass ich irgendwann nicht mehr keine Lust habe, mit demjenigen zu reden und dann das Gespräch völlig abbreche, ne? Ja, aber das macht ja dann doch wieder Sinn, ja? Weil man kann ja nicht 3 Stunden jetzt nur mit ihm reden, sondern man muss das ja irgendwie charmant. Nee, ist ja richtig. Und du machst es eigentlich auch meistens auf die sympathische Art. Ja, das war jetzt wieder, also so moralisch werden, das hätte ja nicht nötig sein müssen. Mir hätte ja so eine ganz funktionale Bestimmung gereicht. Naja, das, aber... Ja. Haha. Ja, dann danke ich dir erstmal für den Anruf. Ja, bitteschön. Das waren ja zwei klasse Ideen. Ja, super. Trägst du dich dann vielleicht mit dem Gedanken, die wirklich noch in die Tat umzusetzen? Oh, bleibt abzuwarten. Vielleicht fällt mir noch viel was Besseres ein. Also, ja, aber einfach, nackt putzen ist ja jetzt schon weg. Nee, also das wäre sowieso nicht so das. Nee, aber das war, glaube ich, auch eher eine Schnapsidee, die dann total geboomt hat. So von heute auf morgen. Ja, weiß ich nicht. Die Zielgruppe kann ich ja nicht so einordnen. Also. Naja, auf jeden Fall gleich 30 nackte Feger. Fand ich schon beeindruckend. Ja, wer es braucht, okay, aber... ich brauche es nicht unbedingt, aber offensichtlich jetzt die brauchen. Das fand ich schon sehr interessant. Gut. Ja. Danke ich dir sehr für den Anruf. Ja, bitte. Wenigstens. Tschüss. Tschüssi. So, wen haben wir denn da? Ja, da haben wir jemanden, der jetzt so aufgeregt war, dass er gleich vorsichtshalber aufgelegt hat. Wenn man daneben gelegt hätte, hätte ich ja einen Moment gewartet, aber kann man nichts machen. Tag, der nächste junge Mensch. Tag, gut, nein, ich konnte nicht mehr warten. Wer bist denn du? Warum konntest du nicht warten? Ja, weil es schon so spät ist. Naja, darum habe ich dich ja jetzt noch rangenommen. Ja, das ist ja nett von dir. Na, sag mal, die singt doch Gründgens schon, die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da. Naja, Gründgens hat ja auch früh schlafen gegangen, wie man weiß. Nee, der hat ja nachts singen müssen immer. Ja, das hat er im Schlaf gemacht. Damit man ja noch ob ihren Spaß hat. Nee, hat er im Schlaf gemacht? Das hat er zum Schluss noch im Schlaf gekonnt, ja. Dann hat er im Schlaf gut Geld verdient, wa? Mhm. Der war clever. So, sagst du mir nochmal deinen Namen vorsichtshalber? Carsten. Damit die Wirtschaft, damit die Kommunikation etwas ökonomischer wird hier. Hui. Ja. So, Carsten, du bist auch beseelt von abstrusen Geschäftsideen? Ja, was heißt abstrus? Na gut, ich nehme zurück. Interessant, neugierig machend, bedeutsamen. Ja, streng am kapitalistischen System angelegt. Ganz typisch. Wir sind praktisch am 9. November über Nacht für Kapitalisten geworden. Haben am 10. November schon die dicken Geschäfte gemacht. Mensch, meiner, willst du jetzt hier Systemkritik machen oder willst du Geschäfte machen? Eins geht nur. Geschäfte habe ich. Wobei im Grunde, wenn man das Bild verbinden kann, ist natürlich auch prima, wa? Systemkritik, aber gut Geld verdienen dabei. Das, glaube ich, sind die ganz cleveren. Ja, soll ich dir kurz schildern, wie das war? Ach, du hast schon Geld verdient. Du hast eine clevere Idee gehabt. Ja, ja. Und wie geht's dir jetzt? Kannst du erstmal ungefähr deine soziale Situation jetzt beschreiben? Ja, ich bin hier so ein bisschen so auf dem Berg und zum Schloss und Leibgarde und so. Ja, und Sozialamt überweist immer kräftig. Sponsor bei Sozialamt. Ja, gut. Naja, dann erzähl mal. Ja, nee, Studentenbude, muss ich jetzt noch korrigierend hinzufügen. Ja, dann scheint die Idee doch nicht, sagen wir mal, jetzt von überschäumender Erfolg gekrönt gewesen zu sein. Also doch, für den Zeitpunkt war das für uns so der große Durchbruch. Ja, hat ja reicht, 2 Wochen Fettlebe zu machen. Hm? Ja, mindestens, doch. Na, das ist ja schön. Dann erzähl mal. Ja, das war nämlich am 9., das heißt am 10. November korrekterweise. Also am 9. November 89, jedenfalls sind wir dann rüber. Und haben uns am 10. November früh morgens die Post, die Zeitung in Ost-Berlin gekauft. Also Junge Welt und ND und all sowas, jeweils dutzendweise für 20 bis 30 Pfennig pro Stück. Und sind dann also zu zweit mit einer großen Tasche jeweils bepackt mit Zeitung rüber zum Kudamm. Und haben da also die Zeitung vom 9. November meistbietend verkauft. Naja, da habt ihr eher so ein bisschen die Brosamen vom Müllhaufen der Geschichte verhökert. Ja, damals war der noch kein Müllhaufen. Ja, nee, aber ist im Grunde eher so eine Art Mauerspecht-Variante. Ja, aber viel, viel kraftunaufwendiger. Stimmt. Wie hoch waren denn so die Gebote für den ND vom 9. November? Ah, das reicht von 50 Pfennig bis 20 Mark. 20 Mark? Ja. Ach, das waren dann Sammler so. Naja, das war damals die Zeit der Euphorie. Da hieß es ja, hier, kauft euch ein Eisbahn und behaltet die Zeitung noch oder so. Das war also. Ach ja, das war toll. Wo der Kaffee immer 50 Pfennig gekostet hat, überall für Ostler, wa? Ja, war sogar frei. Da waren auch überall die Chibos am Brandenburger Tor. Ja, waren die sympathisch dann auf immer alle. Ja. Das war toll. Aber das fand ich. Ein bisschen später war es dann nicht mehr so. Ja. Bei 20 Pfennig. Nö, na ja, jetzt ist man ja auch in der Lage, seinen Kaffee selber zu kochen. Ja, das haben wir dann gelernt. Ja? Mhm. Gut. Ich meine, besonders clever war es eigentlich nicht, aber es war für uns so der große Durchbruch, in dem wir erstmal richtig harte Kohle in der Tasche. Ja. Und dann ordentlich eingekauft. Ja, und dann aber im Hotel Stadt Berlin die Puppen tanzen lassen für den ND gewissermaßen. Super, super. Ja, ja. Ja, nicht schlecht. Wobei, du hast ja jetzt mein Thema eigentlich ein bisschen unterlaufen. Die Thema ist ja, eigentlich Geschäftsideen, die noch ihrer Realisierung harren, die also erst noch so realisiert werden wollen. Das war ja damals der Notgeboren, das war ja situationsbedingt. Ja. Das kann man ja heute gar nicht mehr so machen. Nee, ich musste bloß jetzt als jemand, der seine Sendung selber ökonomisch verwaltet, also auch gerade das Ideenreservoir dafür verantwortlich ist, insofern einschränken, als dass ich denke, dass, sagen wir mal, ein Thema wie das Geschäft meines Lebens auch sehr schön wäre, aber nicht heute stattfinden soll, weil man da, glaube ich, noch eine ganze eigenständige, volle Sendung selbst draus machen könnte, für die ich ja dann auch wieder bezahlt werden würde, ja? Achso. Ansonsten würde ich jetzt für ein Honorar zwei Sendungsthemen hier verwursten. Ja, guck mal, wir müssen alle sparen. Verheizen. Ja, nee, darum lass mich mal an meinen Themen sparen. Ja? Mein Themengürtel enger schnallen. Also ich hätte ja noch eins so in der Art, aber wenn du meinst... Nee, heb dir das doch für die nächste Sendung, Carsten. Dann hast du da auch was erzählt. Du musst mit dem, was du so zu erzählen hast, auch ein bisschen sparsamer umgehen. Ja, aber inzwischen ist ja, du kannst so viel angehäuft. Ich meine, ich muss jetzt irgendwie halt mal weg. Du kannst nicht deine ganzen Perlen hier vor diese... Vor die... Ja. Dein schönes ND vor die Säue werfen. Okay, ich danke dir für den Anruf. Ja, alles klar. Tschüss. Okay. So, jetzt hier die Nummer 8, dann sind wir erstmal alle Knöpfe durchgegangen und dann wird wieder eine Musik gehört und dann können wir weiterreden. Thema sind immer noch Geschäftsideen, die eben hauptsächlich ihrer Realisierung harren. Und ich will nochmal darauf hinweisen, entweder man hat selber eine Idee, die man möglicherweise verwirklichen will, aus der man ein Geschäft machen will, dann kann man hier anrufen, die zum Besten geben, vielleicht etwas rundschleifen und verbessern lassen. Oder man sieht sich selber als Marktlücke und sagt, dass, da habe ich offensichtlich wieder zu lange geredet, dass der junge Mensch verzweifelt aufgegeben hat und nicht gedacht hätte, dass ich noch zu ihm käme. Ich wäre noch zu ihm gekommen. Oder man kann sich also, wie gesagt, selber als Marktlücke begreifen und Sachen artikulieren, von denen man darauf hofft, dass findige Unternehmer sie dann realisieren und mithin in der Lage wären, das Bedürfnis, das man selber dann hat, sagen wir, hoffentlich preiswert zu befriedigen und nicht, dass es 500 Mark kostet, wenn man eine nette, charmante Prüfungsbeisitzerin haben will. Tach, wer bist denn du? Hallo. Tja, das geschäftsuntüchtig eher. Kostet ja doch Geld, hier anzurufen, dann nichts zu sagen. Da hat man eine völlig minöse Kosten-Nutzen-Rechnung dann auf seiner Seite. Okay, tschüss, vielen Dank für diesen wortlosen Anruf. Tach. Hallo. Hallo. Hallo. Ja? Alles in Butter. Alles in Butter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das ist ja schön, dass man auch bei den schlichteren Gemütern mit dieser Sendung hier Erfolg haben kann. Darüber freue ich mich immer sehr. Würde hier vielleicht nochmal die Telefonnummer durchsagen für junge Menschen, die anrufen wollen. Im Moment sind die Leitungen zwar noch voll, aber trotzdem, es muss ja immer Nachwuchs wieder geben. Hier ist die Telefonnummer und danach kommt eine Musik für all die Vielfraße und Gierschlünde, die so einen Tagen wie dem heutigen, dem Nikolaustag, entgegenfiebern. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 74 81 110. Das war jetzt die falsche Musik. Die Musik soll auch jetzt kommen. Das nenne ich das wieder ganz prima Musik. Das Heinchen, den hat man so lange nicht gehört. Auch so ein super, super netter Kinderstar. Musik. Es war einmal ein kleines Bübchen, das bettelte so wundersüß. Mama, die schenke mir ein Pferdchen, ein Pferdchen wär mein Paradies. Darauf bekam der kleine Mann ein Schimmelpaar aus Marzipan. Die sieht er an, er weint und spricht, solche Pferde wollt ich nicht. Mama, die schenke mir ein Pferd. Ein Pferdchen wäre mein Paradies. Mama, solche Pferde wollt ich nicht. Die Zeit verging, der Knabe wünschte vom Weihnachtsmann nichts als ein Pferd. Da kam das Christkindlein geflogen und schenkte ihm, was er begehrt. Auf einem Tische stehen stolz vier Pferde aus lackiertem Holz. Die sieht er an, er weint und spricht, solche Pferde wollt ich nicht. Mama, schenke mir ein Pferd. Ein Pferdchen wär mein Paradies. Mama, solche Pferde wollt ich nicht. Und es vergingen viele Jahre, und aus dem Knaben wird ein Mann. Da eines Tages vor dem Tore, da hielt ein herrliches Gespann. Vor einer Prunkkalesche standen vier Pferde reich geschmückt und schön. Die holten ihm sein liebes Mütterlein, da fiel ihm seine Jugend ein. Mama, schenke mir ein Pferdchen. Ein Pferdchen wär mein Paradies. Mama, Traumpferde wollt ich nicht. Oh, you butcher! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Ist eigentlich alles klar. Brauchen wir ja nicht weiterspielen. Sparen wir wieder ein bisschen Zeit. Hier ist der Sprechfunk. Mein Name ist Kuttner. Das war eben Heintje mit einer Musik aus der Kategorie der pädagogisch absichtsvollen Musiken. Ich habe die eigentlich nur gespielt, um euch einen Spiegel vorzuhalten, auf dass ihr darin eure gerade in dieser Zeit immer wieder gern konsumverzerrten Fratzen sehen könnt. Guten Abend. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hörst du mich? Hallo, hörst Hallo. Du mich? Schade, der hört mich nicht, glaube ich. Das ist sehr schade. Tag, wer bist denn du? Ist das Kuttner? Ja. Ah, schön, ja, ich bin der Ralf. Ich wollte eigentlich meine Idee erzählen wegen so einer Marktlücke. Ja, wegen ist schon mal gut, wegen der Marktlücke. Betreffs? Ja, naja, genau, also ich möchte jetzt erzählen, ja? Ja. Okay, das geht eigentlich um Verbrennungsmotoren, weil, die Verbrennungsmotoren, die arbeiten mit einer Effektivität von 35%. Und ja, da ist jede Menge Abwärme, die man bisher ungenutzte Luft, also da irgendwie wegpusten. Ja, und du könntest dir jetzt vorstellen, dass Verbrennungsmotoren mit einem Wirkungsgrad von 80% viel effektiver wären und wirklich in eine Marktlücke stoßen würden. Genau. Ja. Diese Abwärme geht. Die möchte ich wieder durch einen anderen Motor nutzen. Aha, und wie? Ja, naja, das geht ja eigentlich um diese Patente. Und wenn ich es genau verraten würde, da wäre ich ja eigentlich gelackmeiert. Ja, stimmt. Ja. Würdest du das bitte genau verraten? Na gut, also es geht eigentlich darum, dass der Ottomotor... Nee, hör auf, jetzt entsteht dann doch der Eindruck, dass hier die Anrufer gelackmeiert werden. Der soll ja nicht entstehen, ist ja nicht in meinem Interesse, da gerät die Sendung ja in einen schlechten Ruf. Hm. Wobei, du wärst jetzt offensichtlich bereit gewesen, dich lackmeiern zu lassen. Eigentlich ja. Das ist nicht schön. Ja, da hast du auch wieder recht. Mein Lieber, dir fehlt aber noch ein tüchtiges Stück an Raffinesse zum erfolgreichen Unternehmer. Ja, dann gib mir doch ein paar Tipps. Nicht lackmeiern lassen, nicht immer alles verraten und nicht nur, weil sie im Radio sagen, ruft mal an und verratet eure schönsten Ideen, im Radio anrufen und die schönsten Ideen verraten. Ja gut. Hast du das aufgeschrieben? Das sind drei ganz wichtige Punkte, damit kann man es weit durchs Leben bringen. Hey, ich merk's mir. Ja? Ja. Ehrenwort? Ich verspreche. Dann wiederhol nochmal. Ich lasse mich nicht lackmeiern, ich sag nicht gleich alles, wenn jemand sagt, ich soll es sagen. Richtig? Da war noch ein dritter Punkt. Ich selber hab das ja nicht nötig. Ich hab den jetzt schon wieder vergessen, aber da war ein dritter Punkt. Naja. Auf den ich aber auch beharren würde. Wenn du schon versprichst, dir alle zu merken. Gut, ich soll mich nicht über den Tisch ziehen lassen, ne? Ja? Ja. Na gut, ich nehme das erstmal so ab, klingt ja ganz einleuchtend. Ja, und was soll, wie soll ich es dann machen? Weil ich muss ja jetzt irgendwie Interessanten finden. Ja. Ja. Vielleicht mal direkt bei der Autoindustrie anrufen? Naja, die müssen sich erstmal auch für einen interessieren, ne? Die haben auch ziemlich mit ihren eigenen Schrott zu tun. Ja, du müsstest das wahrscheinlich irgendwie interessanter darstellen, als es bis jetzt der Fall gewesen ist. Mein PR? Erstmal so ganz, ja, erstmal vielleicht so ein PR, so ein Kursus belegen. Vielleicht Wirtschaftskommunikation. Vielleicht fährst du mal nach Karlshorst, ja, und holst dir da so einen Wirtschaftskommunikator ran. Und sagst, du hast eine klasse Idee und wie verkauft man die am besten? Ja, das kostet ja auch wieder Geld, da muss man ja wieder Geld in PR rein. Ja, ein bisschen investieren muss man schon, ein flotter Anzug und ein Ring im Ohr ist nicht schlecht. Ja, schön und gut, aber ich bin eine arme Kirchenmaus. Und ich dachte jetzt, wenn ich hier anrufe, finde ich ein paar Interessenten und spare Geld. Nee, ich glaube nicht, dass die Sendung jetzt, sagen wir, so eine Art Karriereschleuder ist. Sondern wer hier als Loser rinkommt, der fällt vom Karussell auch wieder als Loser runter. Ja. Ja, da muss man schon tüchtig Eigenenergie selber erstmal haben. Mhm. Und sag mal auch den Wirkungsgrad der eigenen, wie soll man das sagen, des eigenen internen Verbrennungsmotors deutlich erhöhen. Ja. Der liegt jetzt bei dir noch relativ, sagen wir mal, eher so im einstelligen Prozentbereich. Okay. Und du hast gesagt in Karlshorst, ja? Also. Habe ich gesagt. Ja. Wo ist das ungefähr? Da an der Ecke, da in Karlshorst, hinter der S-Bahn. Ja, naja, so ein dunkles, graues Gebäude, nehme ich mal an. Mhm. Ja, ich selber war ja noch nicht da. Ja, man kann sich ja rumfragen, ne? Ja, kommt schon nicht möglich. Okay, vielen Dank. Ja, danke für die Tipps. Tschüss. Wieder jungen Menschen glücklich gemacht, den Aufschwung befördert. Tag, wer bist denn du? Hallo, guten Morgen, ist Carlos. Tag, Carlos. Ich habe eine ziemlich, von der ich doch denke, dass sie gut ist, Idee. Ja, ist das jetzt, siehst du dich jetzt eher als Marktlücke oder als Marktlückenfüller? Ich habe eine Idee, die eine Marktlücke füllen könnte. Ah ja, eine Marktlücke, die bei dir durchaus auch besteht oder die du hauptsächlich eher bei anderen vermutest? Die ich auch bei mir sehen würde. Die du auch bei dir sehen würdest. Und es würde dir jetzt nicht ausmachen, wenn jemand anders diese Idee realisieren würde und dann aber freundlicherweise auch bei dir die Lücke füllen. Ja. Oder willst du selber, die eigentlich selber Lückenfüller sein? Nee, aufgrund von Defiziten an technischem Know-how und an Geld, was man daran ja erstmal investieren müsste, ja, würde ich dir doch einem anderen überlassen, weil bis es soweit ist, dass ich das technische Know-how habe und das Geld, was man daran investieren müsste, würden sicherlich einige Zeit vergehen. Ja. Und ich möchte ja jetzt hier nicht die fortschrittliche Entwicklung der Welt dadurch aufhalten. Ah ja, ich jetzt hier, du willst jetzt also völlig... Kommerz. Ja, eigen... uneigennützig der Gesellschaft zur Verfügung stellen. Ja. Das ist schön. Carlos, du hast das Wort. Ja, ich bin auf die Idee gekommen und dort auch mal einen Türklingelbeantworter erfinden. Also es gibt doch schon so einen Anrufbeantworter. Ja. Und sowas selbiges könnte man auch für die Tür machen. Also indem man einfach sowas an die Sprechanlage anschließt. Und dann kommt so ein netter Text, so, hallo, ich bin gerade nicht da. Und ja. Achso, also. Damit es endlich aufhört, dass so Türen beschmiert werden, Zettel drinne kleben und so. Ja, genau. Ja. Würdest du denn so ein Ding kaufen? Nicht unbedingt. Ja. Würde erreichen, wenn es sowas gäbe. Och. Und wenn man es vielleicht als Aboprämie für eine Zeitung gewinnen könnte. Na, warum nicht? Es gibt so viele Zeitungen in diesem Lande. Ja, war klar. Ich meine, immer Kaffeemaschinen ist ja auch nicht das Wahre. Ja, die neue Bravo-Prämie ist ein Türklingelbeantworter. Ja. Das wäre schön. Ich meine, glaubst du nicht, dass ein Türklingelbeantworter die Bravo attraktiver macht? Weil... Also wenn man also die Attraktivität der Bravo verdoppelt, dann bleibt ja immer noch null da. Ne? Aha, ja. Aber verdoppeln könnt's. Was? Verdoppelung wäre durchaus möglich. Ist doch. Gut, Carlos, danke. Danke dir für deinen Anruf, ja? Tschüss. Tschüss. Tag, wer bist denn du? Hoi! Ja, jetzt aber einen Schreck gekriegt. Nee, ich hab gerade meine Suppe geschlürft. Ach, ehrlich? Hm? Wie viel ist da noch drin? Na, lohnt nicht mehr, dass der herkommt. Die droht. Nee, ich habe Angst, dass sie kalt wird. Nee, ach. Du kannst ruhig erst noch ein paar Löffelchen nehmen. Nee, ich habe da bloß eine ganz kurze Idee. Wobei, kriegt ja mal Suppe essen im Radio, ist doch auch eigentlich eine prima Geschichte. Das passiert doch viel zu selten. Ja, da kann man so schön gucken. Ja, früher, ihr habt's ja Nico Tenten, der hat im Radio gekocht. Das fand ich auch sehr sympathisch. Ja, und im Radio essen ist natürlich die Sinn, die eine sinnreiche Ergänzung. Ja. Gunnar. Ja. Jetzt hast du, Mensch, du bist aber suppenverachtend. Ja, ich habe eine Idee. Hast du dir die selber gekocht, die Suppe? Die habe ich mir selber gekocht. Ist das eher eine Tütensuppe? Das war ursprünglich mal eine, da ist ein bisschen mit drum rumgemanscht. Also. So erzeugt man die Illusion, dass man noch kochen kann, ja? Wenn man ein bisschen Creme Fraiche drin buttert und so, einen Klacks davon dazu hebt und ein bisschen Tabasco auf, das schärfer wird und so. Ja, genau so die raffinierten Sachen. Nicht ganz so, aber das musste schnell gehen. Ich bin gerade von Arbeit gekommen, deswegen. Ja, der Tütensuppenverbesserungsservice ist wieder da. Mhm. Was war denn das ursprünglich für eine Suppe? Nudelsuppe. Nudelsuppe? So mit kleinen Rindfleischklößchen? Ja, die habe ich aber, die sortiere ich immer raus, weil die schmecken so ekelhaft. Ja? Ja. Also, ach, die finde ich immer das Beste. Da weiß ich immer gar nicht genau, kommen sie von Bayer oder von Höchst oder woher die dann so genau kommen. Ja, na, ich frage da überhaupt gar nicht nach. Aber mich irritieren immer eher die Nudelfäden, die drin rumschwimmen. Und dass so viel Wasser drin ist. Aber das hat man eigentlich selber in der Hand. Wollte ich gerade sagen. Also wenn da ein Liter draufsteht, brauchst du bloß ein Dreiviertel Liter. Machst du auch immer so immer nur ein Dreiviertel Liter drin? Ja, oder ich schütte Nudeln nach, je nachdem. Ah ja, das ist auch clever. Wobei, wenn man da nicht eine glückliche Hand hat, dann wird das doch eher so Nudelpudding, wa? So ein salziger Nudelpudding. Da musst du ein bisschen üben. Das ja. Gut. Das ist ja schön. Mensch, da und Zwigomäß unterhalten sich. Ja, kann man noch was lernen. Ja, ach, vielleicht sollte man mal überhaupt nur über das Essen reden. Das ist eine gute Idee. So, ganz früher hast du schon mal so was, wo du über das Essen geredet hast. Ja? Sonntag 18 Uhr meinte, als du da noch warst. Ach so. Naja, aber das ist ja durchaus ein Thema, mit dem man 3 Stunden füllen kann, wa? Mensch, ich gehe heute schon mit, schon das zweite prima Thema. Ja? Schon mal das Vergnügen gehabt. Geschäft meines Lebens war das erste, muss ich mir jetzt gleich aufschreiben, weil ich bin so vergesslich. Außerdem wollte ich schon immer mal, das habe ich auch vergessen, eine Sendung über Vergesslichkeit machen. Wichtige Sachen, die man vergessen hat. Aber ich vergesse sie selber immer wieder. Worüber haben wir jetzt eben geredet? Über Essen. Suppen, Essen und Vergesslichkeit. 3 Themen. Da kann ja nichts mehr passieren. Welches würde dich jetzt am meisten interessieren? Geschäft meines Lebens, Essen oder Vergesslichkeit? Essen. Ja, ist klar, die Suppe dampft. Aber so Vergesslichkeit, würdest du das für ein Thema halten, über das man gut reden kann? Weiß ich nicht. Geschäft meines Lebens eher. Ja? Vergesslichkeit. Gut. Ich vergesse ja alles, was ich vergessen habe. Ja, ich ja auch immer, bis hin zum Thema. Und ach, da wird wieder so viel gelabert und keiner weiß, was ich will. Ach so. Aber jetzt meinst du, das ist jetzt ein klares Thema, da melden sich Fachleute zu Wort. Oh, weiß Leute, die ganz auf ganz... Ja, auf schöne Art Suppen veredeln können. Ja. Gut, du hast auch eine interessante Geschäftsidee. Ja, aber die kann ich nicht verwirklichen. Weil bei uns keiner Versicherung, also in diesem Land hier keiner Versicherung so einfach aus dem freien Hut machen kann. Ich fände eine Prüfungsversicherung, fände ich witzig. Eine Prüfungsversicherung? Wo man, also dann aber eigentlich eher so eine Art materieller Entschädigung dafür... abkassiert, dass man durch die Prüfung gefallen ist. Ja, genau so. Ja, na, das wäre, da stände noch aber dem Versicherungsbetrug Türen und Tore und Türen offen. Ja, wieso? Ist doch ganz einfach. Wenn ich durch die Fahrschulprüfung falle, falle ich entweder durch oder ich falle nicht durch. Ja. Und im dümmsten Fall habe ich 3000 Mark gelöhnt. Ja. Und bin dreimal durch die Prüfung gefallen und habe einen Arsch gemacht. Ach so. Wenn ich ein bisschen eine Police abgeschlossen habe, kriege ich... Ich bin ja kein Versicherungsfachmann. Ja, ja, ist klar. Aber kriegt man was wieder. Ach, das ist nicht blöde, das stimmt. Weil da entsteht dann ja auch ein klarer finanzieller Schaden, ne? Ja. Also das, was man gewissermaßen in die Fahrschule investiert hat. Ja, ich sehe hier immer die Frauen zitternderweise. Ja. Die fahren müssen und sich nicht trauen. Und werde ich schaffen und kostet so viel Geld und. Mhm. Hier locker rangehen. Ja. Die müssen hinterher kriegen sie die Kohle halt wieder. Ja. Ach, bist du Fahrlehrer? Nee, um Gottes Willen. Ach so. Okay. Weil du gesagt hast, du siehst immer so die Frauen, wie sie zittern. Nee, so Kollegen oder so. Ah, ja. Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe nämlich erst gedacht, bei Prüfungsversicherung so einen Quatsch. Wie willst du da jemanden versichern, dass der, sagen wir mal, durch die Prüfung irgendwie Soziologie, französische Soziologie des 17. So Jahrhunderts... Einfach praktisch alle Prüfungen für dich bezahlen muss. Ja. Ja, nicht nur Fahrschulprüfungen. Ja. 1000 Prüfungen, wo man heute Geld für hinlegen muss. Jagdschein, Flugschein. Ja, und ich meine, das ist ja... Soll oder haben, bestanden oder nicht bestanden, ne? Ist klar. Kann man eigentlich nicht schummeln. Und da macht der Versicherungsbetrug nicht viel Sinn. Nö. Weil man ja höchst, also die höchste Ausschüttung könnte ja zu entrichtenden Gebühren für die Prüfung bestehen, ne? Genau so. Nicht schlecht. Aber kann man ja nicht machen in diesem Land, da. Also man kann ja eine Menge machen, aber die eigene Versicherung, das geht, glaube ich, schief. Also. Ach, was hindert einen denn daran, Versicherung zu machen? Ich glaube dir, dass man das nicht so ohne weiteres machen kann, aber. Schade, ja, ist es denn? Nicht was hindert. Erst ein bisschen Kapital bräuchte man, für den Fall, dass gleich die ersten Dreier durchfallen. Ja. Aber. Naja, da kann man sich ja mit ein paar Freunden so zusammentun. Ja, aber ansonsten, da gibt's doch dieses komische Bundesaufsichtsamt für Versicherungswesen oder so. Ja, naja, aber wenn man keine unredlichen Absichten hat, dann müsste man die ja davon überzeugen können. Ja, aber da heißt ja schon das Problem. Da sagen die, oh, prima. Ja. Und tschüss. Ach, da schlägt dann die Versicherungsmafia zu. Ganz genau. Aber die hören ja heute hoffentlich nicht zu, weil das finde ich ja wirklich eine schöne Idee. Ja, ich weiß nicht, ob die zuhören. Aber wenn man nicht zuhören, dann werde ich mich bei denen melden, dann sollen sie mir einen Check rüberreichen. Ja, dann sollen die mal fair sein. Denke ich, ne? Ja, wobei so eine Appelle interessieren die, glaube ich, nicht, interessieren die eher einen Dreck. Ja, was zählt Fairness, wenn es um viel Geld geht? Ja, das ist ja. Na Mensch, da danke ich dir aber sehr für deinen Anruf. Alles klar. Das war eine schöne Idee. Schöne Sendung. Also, ja, wer heute zuhört, der kann doch eine Menge lernen, wa? Okay, gut, na, meine Suppe wird kalt. Ja, ist tschüss. Schön weiter. Tschüss. So, wer bist denn du? Hallo. Hallo. Hallo. Ja, ja. Dimi. Wer? Dimi. Dimi? Ja, mit M in der Mitte. Ah, ja. Wir haben schon mal miteinander telefoniert, ne? Ja, sicher. Ja, und da ist mir gleich die Straße eingefallen, das werde ich jetzt nicht nochmal sagen. Nee, ich hab dir gar keine Straße genannt, die witzig. Nee, mir ist aber, ach, ist egal. Oh, da bist du jetzt aber vergesslicher, als ich bin. Die Straße, nee, sicher. Ja? Ja, klar, ich weiß doch, was du meinst. Siehst du? Na, logisch. Wir kennen uns. Ja. Schön. Ja, und jetzt haben wir nochmal deutlich gemacht, dass wir uns verkennen, dass wir uns kennen, dass wir Vertrauen zueinander haben und reden können, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Ja, ich bin nicht aufgeregt. Ja, gut, ne? Bei dir besteht da keine Barriere, keine Hemmung, kein Prüfungsstress, keine Aufregung. Du redest jetzt, wie du auch, sagen wir mal, mit Mutti reden würdest. Nur anders. Ja. Ja, wenn du denn zu Worte kämst. Ja, das stimmt allerdings. Irgendwas ist schwierig bei dir, aber naja, gut. Ja, genau, da muss ich dich jetzt unterbrechen, weil der halbautomatische Anrufbeantworter hat nämlich Zeichen, dass er bereit und willens wäre, hier ein bisschen mal was zu tun für sein gut verdientes Geld. Bei mir merkt man das ja, wenn ich nichts mache. Um 10 fängt die Sendung an und wenn da ein Riesenloch wäre, dann hieße das, Kuttner macht nichts. Der halbautomatische Anrufbeantworter, der entscheidet, ach, jetzt werden wir mal 5 Minuten ein bisschen was machen und dann haben wir unser schönes Geld verdient. Jetzt hört er da, versucht böses Spiel zu netter Miene zu machen, wobei ihm gerade die nette Miene eine Sache ist, die ihm immer Hallo? Habt ihr das gehört? Ja, das war der halbautomatische Anrufbeantworter, der versucht hat, mich zu irritieren. Hast du nach Größe deiner Sprechblase bezahlt? Nein, ich muss ja seine Nummer durchsagen. Ach so. Kennst du die auswendig? Dann könntest du die auch sagen. Dann kannst du die ganze Ansage hier machen. Ich kann keine Nummern behalten. Na siehste, hat wohl doch sein Recht, dass der junge Mensch im Radio seine Sachen sagt, ne? Alles klar, dann leg mal los. 0331 721 39 47. 721 39 47, da sitzt der halbautomatische Anrufbeantworter und nimmt in kurzen Sätzen formulierte prima Geschäftsideen entgegen, schneidet die auf ihren Ideen hier halt zusammen und wir können sie dann alle nachher kurz vor Ende der Sendung um kurz vor eins anhören. So, Dimi, jetzt zu dir. Ja. Das gemein war, wenn man so als Punching Ball funktionieren muss. Ja? Bloß so als eine Wand, wo der Typ steht da und brüllt gegen die Wand oder als Wüste und der Typ steht da als Rufer in derselben und man kommt ja nicht zu Wort. So kennt man dich. So kennt man mich. Ja. Ja, ein Wüstegefühl. Wunderbar. Ja, also pass auf, ich habe eine Idee, die wird dir bestimmt gefallen. Ach. Ja. Wieso? Appelliert die so eher an niedere Instinkte? Nee, du redest bloß ganz gerne über dich. Aber nur im Radio. Macht ja nichts. Ja. Also pass auf, was hältst du von einer privaten Telefonseelsorge? Gibt's doch aber so Sorgentelefone. Ja, Sorgentelefone ja, aber die sind ja meistens so ernst. So was? Wir haben kein Geld dafür. Wir sind ja hier wirtschaftsmäßig drauf und wollen dafür Geld haben. Ja, das ist aber eine total clevere Idee, einen Service anzubieten, den man für umsonst haben kann und den aber für viel Geld anzubieten. Clever, clever. Moment mal, da ist ja immer besetzt bei denen. Ach so. Ja. Ja, und wenn dann ein 13-jähriger Junge gerade aus der Schule kommt, sein Zeugnis in der Hand heulend am Telefon steht und da anrufen will, dann ist das Ding immer besetzt. Ach so, und du denkst dir, dass dein Bengel so viel Knete verdient, dass er durchaus, sagen wir mal, für 150 Mark so einen privaten Seelsorgeservice. Wir reden ja von Kindern reicher Eltern, die sich das leisten können, ja, anzurufen. Hast du jetzt nicht aber nicht von deinem Jungen eben geredet? Von wem? Von deinem Jungen, von deinem 13-jährigen Jungen? Ich hab gar keinen 13-jährigen Jungen. Ach, seit wann hast du dann keinen 13-jährigen Jungen mehr? Nee, ich hab einen 2-jährigen. Einen 2-jährigen? Ja. Wie viel Taschengeld kriegt der? Der kriegt so Zauberbonbons als Taschengeld, das reicht ihm denn auch. Ja, damit machst du aber Telefonseelsorger, wirst du damit nicht glücklich machen, mit einer Handvoll Zauberbonbons. Dafür, dass er sich die Plärre von deinem Bengel anhören muss. Nein, also pass auf, es gibt doch, weiß ich nicht, man kann nur anrufen und ich meine, ja, also pass auf, es ist ja schon nach 23 Uhr, ne? Ja, ich nehme an, jetzt werden wir eher so schlüpfrige Gefilde betreten. Ja, ja. Ich werde mich schon mal anseilen hier und die Bergstiefel aus. Es gibt aber diese Telefonsexdienste, ja? Ja. Guck mal, da gibt es diese komischen 0190-Nummern, obwohl man es eigentlich auch hätte billiger haben können. Und die Dinger laufen, die sind weg wie warme Semmeln. Was heißt, man hätte das auch billiger haben können, indem man die Freundin anruft? Ja. Ja. Oder auch nicht, weiß ich nicht, wen die immer anrufen, aber ich meine, es gibt diese 0190, dann kommt eine mal 52. Ja. Ach so, du meinst, dass es ja nur Schaltungen sind, um viel Geld abzuzocken. Ich meine, oder meinst du, da sitzt irgendeiner und kann. Nee, wahrscheinlich sitzt der direkt neben einem, aber die Leitung, die wird über Neuseeland geführt, sodass man damit Geld verdienen kann. Ja. Ja, prima. Du hast aber nicht so eine Schaltung zufällig, ne? Macht die Sendung jetzt doch so ab und an den Eindruck, als ob es hier um also eine Art Telefonsex wäre? Wer? Nee. Ja, danach frage ich, wer? Nee, das ist hier eine Stino-Nummer. Hier kann man anrufen, aber muss ich schon der Fairness halber sagen, wer anruft, bezahlt auch. Aber die normalen Gebühren, die ja nachts etwas moderater sind. Ja gut, bei den langen Wartezeiten. Na, solange Freizeichen ist bezahlt, solange warten ist, bezahlt man ja nicht. Darum setze ich hier auch keinen in die Warteschleife, sondern du bezahlst ja erst, wenn du mit mir redest. Ach ja, genau, das stimmt ja. Ja? Ja? Also jetzt, sagen wir, wenn wir 20 Minuten reden, okay, dann zahlst du 20 Minuten. Aber wenn es bloß 20 Minuten bimmelt, dann bezahlst du erstmal noch nichts, glaube ich. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, den du 20 Minuten lang vollquatschen könntest, oder? Es gibt ja kaum jemanden, der 20 Minuten mithalten könnte. Das ist das Problem. Meinst du? Ja, ich würde es schon schaffen. Also ich würde es mir schon zutrauen. Ich glaube nicht, selbst deine Sprechblasen gehen irgendwann zu. Nee, ich habe eine große Lunge. Damit kann ich mit eben Atemzug im Grunde so eine Hopsbälle aufpusten. Sag mal, hast du deinen Duden da eigentlich immer aufgeschlagen? Nee. Ah ja. Also hast du alles im Hirn, ja? Nee, da steht einer hinter mir, der souffliert mir hier. Und dann nimmst du noch zwei, die halten immer Zettel hoch. Mit guten Bemerkungen. Ich merke schon, ja. Also wie gesagt, also meine Idee fandst du nicht sehr effektvoll, ja? Hallo? Ja, nee, ich weiß, ja, ich... Findest du nicht gut, ja? Stell dir mal vor, dein... Ich bin ja jetzt hier nicht der Ideenbewerter, ja? Mag ja sein, dass es funktioniert, mag sein, dass es eine klasse Idee ist und mag sein, dass es auch wirklich auf eine Marktlücke trifft. Bei mir nicht. Ich meine, du musst dich mal in die Lage eines 30-jährigen Jungen versetzen, der heulend in der Telefonzelle steht mit 5 Mark in der Hand und die Seelsorge anrufen will, dann bin ich da. Das ist doch super, oder? Ja, muss ich mal ernst ehrlich sagen, das ist eine Vorstellung, die mir irgendwie zu nah ist, als dass ich mich wirklich drauf einlassen würde. Ich würde dem Jungen 5 Mark dafür abnehmen, ist doch was, oder? Ja, ist super. Das finde ich, also so grundsätzlich, vielleicht kann man das einfach verkürzen. Ich finde schon ganz gut, dass man irgendwie so Bengels, die 13 sind und rumflennen, dass man denen auf jeden Fall immer erstmal 5 Mark abnehmen sollte. Ob mit Gespräch oder ohne, das ist egal. Du kannst dich an die U-Bahn stellen, da kommen genug Ranten vorbei. Ja. Vielleicht fängst du erstmal an der U-Bahn an und könntest ja nächste Woche Bescheid sagen, wie das ausgegangen ist. Mit einer Sammelbox, wie kommen denn vorbei bei dir? Ja, auf Sammelbox reagieren die nicht. Da musst du direkt dran und sagen, zeig mal deine Taschen her und zack, wenn ein 5-Mark-Stück glänzt, gleich nehmen und wegflitzen. Der war nicht schlecht, der wäre gut, ja. Gut, auch eine schöne Geschäftsidee. Ein bisschen direkt, nicht ganz so, das wird man sich unter seriösen Geschäften vorstellt, aber durchaus einträglich möglicherweise. Dimi, danke dir für den Anruf. Alles klar. Ja, grüß den Kaubonbonner. Jo, tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo. Mann. Ah, was ist denn los jetzt? Hey, Meiner. Ja, klar meine ich euch. Nein. Na doch. Wirklich? Na, denkst du, ich mach Quatsch hier. Aber ich meine, wenn ihr noch ein bisschen quatschen wollt, dann macht es. Nee. Worüber habt ihr gerade geredet? Wir haben gerade über deine Sendung geredet. Ja, habt nur Unsinn erzählt. Uns meint er nicht. Nee. Hat er euch gemeint? Na, wir hören ja schon seit einer Stunde. Und zum ersten Mal meint er euch? Ja. Ja, da muss man das doch aber merken. Na, woher denn? Ja, das muss ich da irgendwie übertragen. Das Herz muss doch etwas höher schlagen. Adrenalin wird ausgeschüttet, der Blutdruck steigt, Schweißperlen auf der Stirn, die Hände fangen an zu zittern. Wie kommst du denn darauf? Na, weiß ich nicht, kick mal an dir runter jetzt. Zittert da irgendwas? Lass sein, ja, ich meine, es ist nach 23 Uhr, aber du bist aber glücklicherweise nicht alleine. Das ist richtig. Worüber redet man denn, wenn man sich über die Sendung unterhält? Wir haben uns so amüsiert. Da rufen Leute bei dir an. Ja, den Eindruck habe ich allerdings auch. Da rufen Leute bei mir an und wissen nicht, dass sie meint sind zum Beispiel. Ja. Ja, das schafft jetzt wieder ab und so machen wir anders. Irgendwie ist so cool, deine Sendung. Wir lachen immer voll ab. Das ist ein super Kompliment. Ja, wirklich. So, habt ihr denn eine schöne Geschäftsidee? Na, weil du hast vorhin gerade gesprochen von vergesslich, die haben wir wieder völlig vergessen. Weil wir mussten so lachen über den Pudding mit Sahne oben und unten. Also wird es nicht Schwachsinn, haben wir eigentlich noch gar nicht gehört. Wieso ist das Schwachsinn? Das ist doch eine gute Idee. Ehrlich? Ja, klar, es ist eine klasse Idee. Pudding, Sahne und unten. Ja, gibt ja auch Buletten mit Brötchen oben und unten. Das ist richtig. Ja, die heißen Hamburger, kann man viel Geld mit verdienen. Naja, aber ist das schon auf dem Markt. Der heißt der Hamburger. Ja, und der Pudding könnte Jut Neuropina heißen oder wie es Equi. Der ist noch nicht auf dem Markt. Oh doch, den gibt's da auch schon. Mit Sahne oben und unten? Ja, aber selbstverständlich. Wie heißt denn der? Sahne. Mal ist die Sahne unten und mal ist sie oben. Ja, mal unten, mal oben. Sowohl gleichzeitig. Sowohl oben wie auch unten. Den gibt's noch nicht. Den gibt's noch nicht. Kinder, ihr seid ja nicht nur ganz schwer anzusprechen, schwer vom KP, sondern habt auch keinen Sinn für Marktlücken. Okay. Darum hören wir deine Sendung. Hört schön weiter zu, könnt ihr eine Menge lernen, glaube ich. Alles klar. Tschüss. Alles klar, ciao. Jetzt kommt wieder eine ganz autoreferenzielle, scheiß autoreferenzielle Musik. Die Polka-Dogs singen I don't want to polka und machen aber polkern das, was das Zeug hält. 1, 2, let's go. From that old bell jar, you gave me some glamour juice, milk from the stars. You gave me a haircut, said this is so divine, and you showed me how to polka. Here's what I cried, that I don't want to polka with you no more, and I don't want to be in your backyard. I don't want to munch on your kiwis, and I don't want to cry for my wee wee. Let's go. gave me a caramel with slime and swamp inside. You said this is your culture. Here's what I cried, and I don't wanna go with you no more. I don't wanna be in your backyard. I don't wanna munch on your kiwis, and I don't. So, wir telefonieren hier weiter. Es geht immer noch um entscheidende, wichtige, prima, bedeutsame, der Realisierung harrende Geschäftsideen. Man kann anrufen als Marktlücke, wenn man denkt, das müsste mal irgendjemand machen, ich würde es kaufen. Oder man kann auch anrufen, wenn man selber die Idee hat und durchaus bereit ist, darüber zu reden, weil man vielleicht denkt, wollen wir mal testen, ob es dafür überhaupt einen Bedarf gibt. Oder weil man sich hier in der Gesprächsweise die Idee verjüngen, polieren, designen lassen will. So, wen haben wir da? Tag. Hallo. Hallo. Ja. Ich habe ja schon gleich eine Frage, ich habe Tag gesagt und davor habe ich auch eine Frage gestellt. Und zwar, wen haben wir denn da? So, das war die Micha. Adrian. Mich habe ich zuerst gesagt und danach meinen Namen Adrian. Ah ja, Adrian. Ja. Tag Adrian. Ja, hi. Hi. Also ich habe erstmal anzumerken, dass man Pudding mit Sahne oben und unten zwar noch nicht hat, ich kenne ihn jedenfalls nicht, aber nur Sahne unten ist leicht zu bekommen, indem man nämlich einen Sahnepudding nimmt, ihn umdreht und von oben aufschneidet. Ja, das ist aber ziemlich klar. Naja. Ja, das ist irgendwie so eine elementare Einsicht, wie das Marmeladenbrötchen irgendwie immer auf die beschmierte Seite fallen. Das ist aber eigentlich wirklich überhaupt kein Beitrag zum Thema Sahnepudding oben und unten. Muss ich mal sagen. Na gut, okay. Ja, das ist das Mosern an sich. Das ist der renitente, gallenleidende, aber noch junge Hörer. Gut, Anna, habe ich noch eine tolle Idee für dich. Und zwar, du hast doch vorhin davon geredet, dass du mit zwei Themen auf einmal behandeln würdest, doch nur ein Honorar bekommen würdest. Ja. Also, mach was ganz Tolles, Neuartiges. Behandeln. Die Themen halbieren, immer nur ein halbes Thema behandeln. Nein. Und dafür aber voll Honorar kassieren. Das wäre zwei oder mehr Themen in einer Sendung. Ja. Und dafür dann aber, weiß ich nicht, fünffaches Honorar, weil es eine Weltneuheit ist, kassieren. Ja, genial. Da gehört ja nicht nur einer dazu, der kassiert, sondern auch einer, der zahlt. Und genau daran scheitert's. Spendabler Sender. Der ist extrem spendabel. Aber er ist nicht auf den Kopf gefallen. Naja, schwer möglich für einen Radiosender, oder? Einem Anrufer fällt es leichter. Naja, sicher. Okay, Adrian, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, nee, warte mal, ich hatte dann noch was. Und? Und zwar... Ein Problem. Ein tolles Buch. Nee. Das habe ich vor, weiß nicht, 3 Monaten mal gelesen. Das war nicht so wichtig. Das heißt nämlich, denke nach und werde reich. Und, wie der Name schon sagt, geht es da ums Reichwerden. Ja. Und bist du jetzt reich? Nee. Niemand scheitert so schnell am ersten, wa? Da irgendwie inspirieren lassen. Ja. Jeden Tag, morgens und abends sich unseren Schrieb vorlesen. Ja. Und, naja, irgendwann soll dann halt praktisch die Erleuchtung kommen. Ja, steht drin, wie lange es ungefähr dauern kann? Nee. Aber ich weiß nicht, bisher kam sie mir noch nicht. Ja, wie viel hat das Buch gekostet? Es kostet nämlich 10 Mark. Ja, eine gute Idee, so ein Buch zu machen. Ja, und ein deutliches Zeichen von auf den Kopf gefallen sein, sich so eine Bücher zu kaufen. Nö. Adrian, tut mir leid. Du hast jetzt echt... Ei. Ich danke dir trotzdem für deinen Anruf. Tschüss. So, wen haben wir da? Ja, Tag. Hallo. Hallo, grüß dich, Kuttner. Ja. Ja, blendend. Das freut mich ganz besonders. Ich habe hier wegen Dienstleistung. Ja, sagst du mir erstmal deinen Namen? Ja, ich bin Rudi. Rudi? Ja, natürlich. Mir sind da jetzt spontan zwei Geschichten eingefallen. Ja. Das ist dann erstmal nicht schlecht, war, wenn einem spontan was einfällt. Das ist schon toll, ohne Nachdenken reich werden. Ja, da hat man noch einen gewissen Grad an Flexibilität. Ja, vielleicht schreibe ich mal so ein Buch, ohne Nachdenken reich werden, kostet 20 Mark. Das ist auch mal ein Thema für deine Sendung. Ja, kennst du den? Also das ist irgendwie ein Witz, aber ist nicht übermäßig lustig als Witz, aber der fällt mir hin. Ach nee, lass ich sein. Okay, gut, weiter, du bist dran. Ja, jetzt kannst du mich ja nicht dumm sterben lassen, Mensch. Nee, ist auch nicht so aufregend. Ach na ja, gut. Wo er eben Apfelkerne verkauft, 4 Apfelkerne für 50 Pfennig, weil die klug machen. Und ja. Er bezahlt die, frisst die Apfelkerne auf und stellt fest, dass er für die 50 Pfennig ja 2 Äpfel und damit 20 Apfelkerne haben könnte, beschwert sich beim Verkäufer und der sagt, na siehst du, hat doch schon gewirkt. Ja. Genauso würde das mit so einem Buch funktionieren. Ja, stark. So. Da gibt's ja auch eine ganze Masse auf dem Markt, oder? Ich glaube, ich hätte dich doch dumm sterben lassen. Das ist immer die scheiße Witze im Radio zu erzählen. Zumal, wenn man keine Witze erzählen kann. Und dann noch im Radio. Oh. Ja, aber der gewisse Trost dabei, du kriegst Kohle dafür. Kannst du Witze erzählen? Ja, dafür, dass ich keine Witze erzählen kann. Naja, schlecht. Och, ja? Ja. Mensch, das ist ja irgendwie sowieso, woran das scheitern mag immer, dass man schöne Witze erzählen kann. Mhm. Ach, schon auch an der Vergesslichkeit zum Beispiel. Ja, oder vielleicht... Wobei, den hatte ich ja eben ja nicht vergessen, nur dass es dann irgendwie doch kein Witz war. Mag sein. Da hebt man dann eine schöne blöde Fieber ab, wa? Hm? Wenn man sowas erzählt, da hebt man ein bisschen eine blöde Figur ab, wenn man so Sachen erzählt, die als Witz ankündigt. Ja, genau. Und dann sind die aber ja nicht witzig. Das Problem im Radio ist ja, dass man ja natürlich den Beifall da nicht, also man hat ja selbst kein künstliches Lachen dabei. Ne? Ja, und man muss natürlich auch auf Grimassenschneiden verzichten, die ja so manchen schäbigen Witz noch retten könnten. Genau. Ja, weil ich könnte prima Gesichter schneiden und hätte jetzt bestimmt ein tolles Lachen aus dir rausgeholt, aber das ist mir natürlich verwehrt dadurch, dass es hier im Radio stattfindet. Genau. So, aber du wolltest jetzt, dir sind jetzt mir tolle Ideen ganz spontan gekommen. Ja, genau, die eine habe ich schon wieder vergessen. Also das ist ein Thema zur Sendung. Ja, wir reden nochmal irgendwann über Verhässlichkeit. Ja, das ist dringend notwendig, wie man gerade feststellt. Ne? Das andere ist, ja, letzte Nacht wurde versucht, mein Auto da irgendwie wegzuklauen. Und da ist mir jetzt spontan eingefallen, dass man doch eigentlich im Dienstleistungsbereich in sowas anbieten könnte, wo man sich Leute bestellen kann, die man dann ziellos bekoffern kann. Also wo man den verbal dann irgendwie halt den Frust ablassen kann. So, also du hättest das heute gemacht, ja? Dann heute früh als erstes die Polizei angerufen und dann als zweites zum Watschenmann. Ja, das kann man miteinander verbinden, Polizei und Volllatschen. Ja, die heben aber ungern Watschenmänner ab. Ich meine, sie sind dann oft ab und an schon mal prima Watschenmänner. Genau, heute aber die, nicht, das ist aber die hören immer extrem unwillig zu, oder? Das wird dann teuer, also die Dienstleistung bei der Polizei ist dann ja teuer. Aber du hast heute schon kräftig gewatscht auf der Polizeistation. Ja, dort nicht, weil die können ja nur am wenigsten dafür, hoffe ich jedenfalls. Erst hinterher? Na, wo, an wem ja, hast vorneweg, du? Vorneweg. Ja, da habe ich dann... Was hast du denn da gesagt? Bisschen rumgekoffert. In Richtung Polizei? Nee. In Richtung allgemein? In Richtung speziell unbekannt. Ach, in Richtung unbekannt. Ja, genau. Ja? Genau. Du kriminelle Luder? Richtig so Flüche? Ja, mehr oder weniger, wo man gerade meine alte Kiste da versucht hat, wegzunehmen. Ne? Ach so, die müssen doch blöd sein und so, unter dem Aspekt eher? Ja, genau. Ja, vielleicht waren sie blöd. Ja, das hilft mir jetzt aber auch nicht. Die haben sie doch aber auch nicht weggekriegt. Na, ja, stimmt, also waren sie doch vielleicht ein bisschen blöd. Da waren sie extrem blöd. Erstens, altes Auto zu nehmen und dann zweitens nicht wegzukriegen. Mhm. Und aber da wärst du heute früh bereit gewesen, dir jemanden zu bestellen, den du dann, wie du sagst, bekoffern könntest? Auch eigentlich auch nicht. Also, na, es bliebe zu erwarten. Ich meine, man hat ja natürlich, heute früh war der Markt noch nicht da. Der ist zumindest jetzt auch noch nicht da. Ja. Aber wenn da natürlich mit einer ordentlichen Promotion-Aktion diese Sachen angeboten sind, ne, also nicht 500 Mark wie meine Kollegin hier vorneweg, ja, sondern halt für einen relativ akzeptablen Preis, sagen wir mal Freundschaftspreis 498. Ja, der vielleicht schon gleich in so einer Art Kaskoversicherung mit enthalten sein könnte. Ja, genau. Also vielleicht wieder eine Idee genug cool. Ja, eine Idee für die Versicherer. Ja. Da gut. Kann man natürlich dann auch andere Sachen davon. So ganz schlüssig will es mir noch nicht erscheinen, ob das Bedürfnis nach, sagen wir mal, jetzt zielgerichtetem Brüllen in Richtung, aber doch Unschuldiger, die man dafür bezahlt, dass sich anbrüllen lassen, so groß ist, dass man damit wirklich Geld verdienen könnte. Ja, es ist ja prinzipiell so, dass viele Konflikte und so weiter ausgetragen werden, weil da irgendwie ein bisschen Frust angestaut ist. Und den man dann an den falschen Personen niederlässt. Ja. Sei es zum Beispiel auch Ehekrisen. Ja, wobei da gibt es ja schon so Kurse, wo man dann so mit Schaumgummikeulen auf sich einschlägt gegenseitig. Das ist ja stark, davon habe ich zum Beispiel noch nicht gewusst. Siehst du, verkauf ich dir die Idee, 20 Mark ist deine. Ja du, ich habe momentan mein Konto nicht mehr bei mir. Oh ja, 20 Mark, fass doch mal in die Tasche, krieg doch mal einen Brief, ich nehme Geldkarte doch. Ich habe 2 gebrauchte Beluga bei mir. Oder Briefmarken. Schreiben ist vielleicht in Briefmarken oder als in Tüten, naturalen Tütensuppen. Wir können vielleicht über so eine 0. Kann ich eine CD gewinnen bei dir? Was, eine CD? Ja, eine CD gewinnen. Oder irgendwas, was 20 Mark wert ist. Ich könnte mal meinen Platten aus. Ja, ein schöner Bildband über die Lausitz, ein schöner Fotoband. Lausitz, ich komme aus der Westlausitz. Na, siehste, ja? Bin ich doch gleich heimisch bei dir. Warum? So? Weiß ich auch nicht warum, nur weil ich jetzt Lausitz gesagt habe. Denke ich, dass ich mich gleich ein bisschen angebiedert habe. Ja, heimisch war vielleicht das falsche Wort. Siehste? Aber habe ich mich ein bisschen eingeschmiert bei dir. Ah, nicht? Eingeschleimt. Das ist zum Beispiel, das kann man damit verbinden. Manchmal. So, ja. Ach, habe ich mich wieder beim Hörer eingeschleimt. Schön. Gut, lieber Hörer. Okay, kurz. Aus der Südlausitz. Na, so ja? Ne? Halt die Ohren steif, ne? Ja, selber. Tschüss. Tschüss. Wunderbar. Es ist genau 0 Uhr und ich habe extra eine Mitternachtsmusik heute mitgebracht und die müssen wir uns jetzt aber gleich anhören. Fehler macht, Josephine. Ist es erst mal 12 vorbei, sind die Herzen vogelfrei. Küsse nie nach Mitternacht. Tja, Kinder, das ist heute eine extrem lehrreiche Sendung, ja? Passt schön auf. Und dir soll es nicht ebenso wie mir ergehen. Es begann um 8:30 auf der Feier vom Verein. Ich dachte, was kann das schon sein? Küsse nie nach Mitternacht, Josephine, Josephine, weil dein Herz da Fehler macht. Josephine, oh, ist es erst mal 12 vorbei, sind die Herzen vogelfrei. Küsse nie nach Mitternacht. Um 10 Uhr fing der Bob mit mir zu flirten an. Um 11 Uhr sagte Jack, dass er mich leiden kann. Und um 12 in der Bar war mir leider nicht mehr klar, wie spät es inzwischen schon war. Küsse nie nach Mitternacht, Josephine, weil dein Herz da Fehler macht. Josephine, ist es jetzt mal 12 vorbei, sind die Herzen vogelfrei. Küsse nie nach Mitternacht. Und als ich endlich gehen wollte, früh um 4, da hatten sich die 2 am Kragen wegen mir. Ja, da lief ich nach Haus und ich schlief mich richtig aus und Josephine lerne daraus. Küsse nie nach Mitternacht, Josephine, Josephine, weil dein Herz da Fehler macht. Josephine, oh, ist es jetzt bei 12 vorbei, sind die Herzen vogelfrei. Küsse nie nach Mitternacht, küsse nie nach Mitternacht, küsse nie nach Mitternacht. So. Das hat sich jetzt hoffentlich rumgesprochen. Ich würde jetzt also wirklich nochmal nachdrücklich darum bitten, dass erstmal Küssen eingestellt wird, bis es dann irgendwann wieder vor Mitternacht ist. Und dann kann wieder kräftig losgeküsst werden. So lange wird jetzt aber erstmal vorher noch ein bisschen telefoniert. Zum Beispiel mit? Mit dem Tommy, kann nicht passieren. Klasse, wie du das abgenommen hast. Super, du bist ein Profi. Ich war ja ganz frech gewesen, weil du gerade über Erfindung gesprochen hast. Du bist der Kuttner, ne? Nicht Erfindung, ja, ich bin der Kuttner. Ich bin keine Erfindung, ich bin eher eine Entdeckung. Wie bitte? Ich bin auch eine Entdeckung, aber man darf mich aber bitte schön also nicht zu hochheben hier in Berlin. Ist das in Ordnung? Ja. Also, man kann mich ja fast überall hören, aber ich nehme das jetzt auf, ist in Ordnung, ja? Ja, ist in Ordnung. Ja, also mit anderen Worten Stereo und so weiter, ne? Aber folgendermaßen, Urheberrecht am 2. Halt, warte mal, kannst du kurz nochmal mit... Ich kann mich kurz fassen. Nee, du sollst bloß nochmal erklären, was mit anderen Worten Stereo bedeuten sollte. Nein, das macht der Telefunken, also ich darf ja jetzt nicht irgendwelche Urheberrechte jetzt irgendwie jetzt angreifen, Ja. Das haben wir ja 63 gekriegt. Nein, ich habe ein Urheberrecht, wie gesagt, beantragt und mehr darf ich also nicht erzählen und so weiter. Patentamt nennt man sowas. Ja, aber das ist aber erstmal interessant bis jetzt. Ja, wurde ja auch interessant, wurde immer interessanter, weil wir wollen die Kabelgebühren im nächsten Jahr senken, mehr nicht. Und das kann passieren. Das ist traurig, aber es ist eine Tatsache. Warte, kannst du es nochmal erklären? Das ist eine Tatsache, ja. Ihr wollt die Kabelgebühren senken? Die müssen sie senken, weil die Telekom weiß selber nicht mehr, was sie machen soll. Und für wen ist es jetzt traurig? Doch nicht für die, die Gebühren bezahlen müssen. Ja, alle Teilnehmer, die jetzt gerade zuhören, also die dürfen weniger Gebühren bezahlen dieses Jahr. Ist mir doch egal. Eine Tatsache. Ja. Ja, und diese Patentschrift liegt mittlerweile ernüchternderweise irgendwo in Berlin rum und in München wühlen sie gerade Akten. Ja. Tatsache, also wie gesagt, also kann jeder nachlesen, aber man kommt ja an diese Akten nicht ran, wenn sie urheberrechtlich geschützt sind. Ja, auch wenn mir das keiner abnimmt. Klingt einleuchtend. Klingt ja einleuchtend, aber ist ja der Hammer dabei. Weil wie gesagt, das war damals mein Traum und mein Ziel 1981, diese Dinger durchzuziehen. Und jetzt kannst du nochmal sagen, was dein Traum war? Wie? Könntest du nochmal vielleicht kurz sagen, vielleicht bin ich ein bisschen langsam vom Kopf her, was dein Traum war? Du bist ja klug drauf, du bist ja mittlerweile auf Satellit und so weiter, das gucken wir ja auch umsonst, wie gesagt, ne? Ah ja. Ohne GEZ, ne? Ja. Wir brauchen die GEZ gar nicht mehr, bloß die GEZ müssen wir ja immer noch bezahlen, weil du den Sinn verstanden hast. Weil es rufen ja manchmal Menschen an und so weiter nicht und die wissen gar nicht, was zu erzählen und so weiter. Ja, ja, ja, aber, ja. Ja. Du sprichst mir aus der Seele. Bloß wie ihr sagt, so eine Leute wie Kuttner und so eine Leute wie etc., die brauchen wir in Berlin und Deutschland und überhaupt überall. Ja, aber und da... Potsdam, Brandenburg und so weiter. Du kannst jetzt aber nicht meine Gebühren senken. Wenn das Urheberrecht kippt, dann kippt der Medienrat. Mehr sage ich dazu nicht. Dann wollen wir den Satz so stehen lassen. Nein. Ach nee? Du musst mir die Chance geben, dass wir das urheberrechtlich durchdrücken können. In Deutschland, europaweit. Wie ihr sagt, weil die Sache läuft mittlerweile und ist ganz gefährlich und ich bin am Üben und bin da. Ich würde dir auch gerne die Chance geben. Vielleicht könntest du mir Gelegenheit geben, dir die Chance zu geben, indem du mir vielleicht eine Frage gibst, die ich dir stelle, um dir die Chance zu geben. Gerne. Welche? Ja, welche? Na, du wolltest mir jetzt eine Chance geben oder soll ich jetzt fragen? Nee, ich wollte dir eine Chance geben. Aber und zwar in der Art, dass ich dir eine Frage stelle, die du dann beantworten kannst, damit du deine Chance gehabt hast. Okay. Ich weiß jetzt aber die Frage nicht, die ich dir stellen könnte, damit du die als Chance wahrnehmen könntest. Sagen wir mal so, die Gebühren sind zu teuer geworden. Nee, du müsstest mir eine Frage stellen. Ich müsste dir eine Frage. Nee, du müsstest mir eine Frage geben, die ich dir stellen kann. Ja, kann ich dir geben. 1981, 85. Gebührenfreies Fernsehen, Kopfstation auf deinem Haus, egal wo steht, die Kiste, ne? Du sag mal, aber irgendwann müsste sich deine Stimme jetzt heben, dass das eine Frage wird. Ja, kostenfreies Fernsehen. Ja. Und hast du gut gesagt. Und die Kiste steht mittlerweile. Ja. Das wurde mittlerweile in Deutschland beantragt. Ich selber kann das jetzt nicht ganz einschätzen. Denkst du, dass das Wesentliche jetzt rübergekommen ist? Ich hoffe es. Und ich bin der Meinung, wenn die Leute in München diese Patentamt, also dementsprechend innehaben, ne, mit anderen Worten, ein paar kluge Leute, die also gerade mithören, ne, werden garantiert mitbekommen, ne, und wir schießen die mit Zentnerlasten zu, ne, dass sie also merken, okay, funktioniert, das muss gehen. Weißt du was? Ich bin mir ganz sicher. Patentamt München, kennst du Patentamt? Ja, ich bin mir da ganz sicher. Hundertprozentig. Dafür würde ich mein letztes... Dann bist du, glaube ich, die 500. Hand, glaube ich, in Deutschland, nicht? Und jetzt... Die will dir das mittlerweile über einen Sender, weil du bist nicht der erste Sender, weil 100,6 freut sich schon und Konkurrenten, ne? Ja, die will ich gerne sein, die helfende Hand. Gerne kostenfreies Fernsehen haben in Deutschland. Ja, nee, ich nicht. Da schießen wir, ich schon. Ach so, ach ja, doch, ja, ich auch. Ich schon, oder was? Ja. Weil die anderen Leute, die zuhören, jetzt auch. Bin jetzt ganz zerrissen. Das Fernsehen wird ja mal teurer. Ja. Weil wir dürfen keine beleidigen, wir müssen nur objektiv reden, ne? Richtig. Haben wir aber, bisher haben wir noch keinen beleidigt, oder? Dürfen wir ja nicht. Nee, aber würde sich ab und an schon mal anbieten, ihn zu beleidigen. Nein, dürfen wir ja nicht, nein. Nee, nicht, dass wir jetzt jemanden beleidigen, aber wen würden wir denn beleidigen, wenn wir dürften? sagen wir mal so, ich trinke mit den Menschen auf der Funkerstellung gerne ein Bierchen. Ja, aber würdest du gerne beleidigen. Darf aber darfst ich, nicht. Nein, darf ich denn die Namen sagen? Aber nee, nee, nicht. Beleidigen. Weil ich kenne die Menschen mit Namen, ne? Aber ich darf sie ja nicht nennen. Ja, nee, du darfst doch die Namen nicht nennen. Ich kenne ja die Leute. Ja. Du trinkst auf der Funkausstellung immer ein Bier? Institution, Europarat und, also Europa Center Berlin. Ja. Und Karlsdorf, wie heißt die Kiste? Ja. Karlshorst, ne? Da ist der andere Medienrat, ne? Ja. Zwei zuständige Menschen, die werden garantiert nicht mehr zuhören, weil sie garantiert keinen Bock drauf auf unsere Sendung haben, die wir gerade hören. Wir, jetzt hier unsere, meine. Ja, ich glaube, dass sie gar keinen Bock dazu haben, die Sendung zu beleidigen. Ja, wobei da wäre eine gute Voraussetzung, die kräftig schön zu beleidigen. Die dürfen wir ja nicht. Ach, dürfen wir nicht, ich habe ganz vergessen jetzt. Ach Gott, ist mir glatt entfallen. Das sind ja Rechtsanwälte. Schade. Rechtsanwälte. Ja. Dürfen wir nicht. Ja. Und ich will, wie gesagt, über den Sender nicht so eine Kacke blasen, ne? Weil nee. Ich nicht darf. Weil nee, ich nicht darf. Ja, das ist richtig. Ich kann dir das persönlich sagen. Ja. Treffen wir uns irgendwo in einer Bar oder treffen wir uns irgendwo persönlich? Und oder auf der Funkausstellung trinken wir miteinander? Leiden, was wir manchmal hier über den Sender blasen müssen. Oder im Europarat. Leiden muss. Hm? Ein anderes Thema, ne? Ja. Mit anderen Worten, es ist anderen Menschen entgangen, dass jemand Urheberrechte erheben darf. Ist mir auch schon aufgefallen. Und seit dem 2.12. läuft dieses Urheberrecht. Ja, ja. Eine Marke reibt sich heute in den Pfoten. Nicht? Ansonsten sollten sich die Leute die 0138 38 38 anrufen. Das ist Sat.1, wie ihr sagt, nicht? Und dürften Beschwerden in der Form dann irgendwie laufen. Ja. Nochmal darf ich offiziell, wie ihr sagt, die wiedergeben. Ja, wunderbar. Nicht verboten. Ist nicht verboten. Aber nur beleidigen darf man die nicht, die Nummer. Richtig. Ich danke dir, ist eine ganz Patente. Ich danke dir für deinen Anruf. Auf jeden Fall. Und tschüss. Ja. Und guten Tag. Ja, du bist gemeint. Hallo? Ja, du bist gemeint. Ja, na, wir sind auch schon wieder eingenickt. Ja, und liegen jetzt mit mir sich in einer Nudelsuppe? Nee, es sind die. Obwohl, Suppe war ein interessantes Thema. Ich muss sagen, also da hat eigentlich vor Jahren mal ein Gemüseverkäufer sehr herzhaft an mir verdient, als ich mit Vorliebe rote Peperoni in die Suppe gemacht habe. Auch in Tütensuppen und eingefrorene Suppen von Mama und sowas, ja? Ja. Ja, und jetzt verwässert das Thema hier nicht. Es geht heute jetzt um Patente-Geschäftsideen. Ich denke, man sollte das mit der Suppe doch noch mal verfolgen, bei anderer Gelegenheit vielleicht. Ja, na, du könntest ja, hättest du jetzt so leicht abbiegen können und sagen wir mal noch so eine Verfeinerungstüte für Tütensuppen anbieten können. Ja, dass man sich das spart, selber da Creme Fraiche und weniger Wasser drin zu machen. Ja. Und Tabasco. Eine Möglichkeit. Aber was mich nochmal interessiert, ist also die Geschäftsidee Kuttner. Ja. Die ist ja sowieso ein genialer Coup, wa? Keiner braucht's und doch ist ein Markt da. Wie funktioniert eigentlich die? Ich meine, das ist ja nun, denke ich mal, so eine am Reißbrett entworfene Figur, Kuttner, ja, denke ich mal. Kannst du davon aussehen? Ist wahrscheinlich in den Walt Disney Studios entstanden. Und dann müssen, ja, im Grunde so eine Art, eigentlich so eine Art Bambi. Ja, da müssten ja also so verschiedene Leute quasi immer in die Haut von diesem Kuttner, also dieser Figur fürs Radio, ja. Ja. Immer reinspringen, ja, ich meine, ich... Na, erstmal mal reinspringen, ist gut gesagt. Erstmal muss die Haut gestaltet werden, ja. Das ist eine gewaltige, innovatorische Designleistung. Ja, Massenbildnerin beim Radio, das hat mich eigentlich auch schon... Ja, und dann noch animieren. Wie das? Kannst du dir vorstellen, das war nicht leichter als, sagen wir mal, die Saurier-Sequenzen bei, du weißt schon, Jurassic Park. Hab ich nicht gesehen. Nee, naja, mich siehst du ja jetzt hier auch nicht. Aber jetzt akustisch animieren. Und trotzdem, dass auch Haut immer noch da ist. Hörspielfassung von Jurassic Park. Im Grunde eine Hörspielfassung von Jurassic Park, aber mit computeranimierten Sequenzen. Ach so. Ja, also das ist nicht billig. Nee, sicherlich nicht. Nee. Nein. Da muss man einfach ein Gespür für... Ein Computerprogramm. Bill Gates, oder wer steckt dahinter? Ach, direkt ein Programm nicht. Sagen wir eher so eine Art Virus, ja. Ach ja? Ja, ja. Der hat sich also in den Sender reingeschaut. Aber du kannst mich auch irgendwie Norton Disc Doctor nennen. Und der Norton Disc Doctor Kunde. Der kriegt den nicht wieder raus, oder was? Der geht jetzt nicht wieder raus, so ohne weiteres. Ach. Da müssten die jetzt letztendlich eher den Sender abfackeln. Total mit Flammenwerfer. Ja. Richtig Borg. Das sind alle zusammen verschmilzt und dann müsste man einen völlig neuen Sender aufbauen. Ja, aber das natürlich mit Gummihandschuhen und Atemschutzmasken. Da muss da irgendeiner sitzen, der irgendwie den Umzug von der Naleperstraße nach Babelsberg, also da irgendwie gehunzt hat, den ersten Versuch, den Virus da rauszukriegen, nicht mit rüberzunehmen. Ach, war eine ganz klare Schmierinfektion. Hat sich dann rübergetragen. Ja. Ganz kläglich. Ja, ja. Also du kannst dir vorstellen, dass gerade die hygienischen Vorschriften hier bei so einem Sender doch sträflich vernachlässigt werden. Ja, sagen wir mal so, die Radiohygiene, die Kulturhygiene, wenn man das mal so nennen will. Ja, ja. So dass man aber letztendlich als Virus quasi wieder einzig sauber ist. Ja, der nicht infiziert ist, weil man selber ist ja die Infektion. Ah ja, das ist der Vorteil. Ja, man muss es umkippen, ja. Wer an AIDS leidet, ist scheiße, aber wenn man AIDS ist, dann AIDS wieder. Naja, also ich wollte jetzt so nicht eine Geschäftsidee als AIDS verhunzen und ver... Klang schon so kritisch. Bitte? Klang schon ein bisschen kritisch. Naja, nun, ich meine, das ist im Zeitalter der Beliebigkeit und des Werteverfalls, da kann man ja diese Dinge gar nicht mehr... Ja. Braucht man gar nicht mehr zu bewerten. Also ich kann nur noch mal empfehlen, Jans soft Radio hören, immer ein Gummimützchen aufsetzen. Aha, gut. Ich wollte noch mal was nachschieben. Hier vorhin diese Musik da. Also erstmal möchte ich mal ein Kompliment für die Musik machen. Ja, also schon wieder ein Infizierter, ja. Selten sowas abwechslungsreiches. So gibt's also selten. Vor allen Dingen also dieses wenig eingleisige. Das mag ich sehr. Diese Kombo dann mit dieser Polka. Das klang ja wie Ernst Mosch spielt Ska, ja. Nein, oder? Das waren die Polka Dogs. Aha. Die Polka Dogs. Das ist auch eine Platte, die irgendwie nur in Kanada gibt, in Kanada erschienen ist. Ja, vom Vancouver Folk Music Festival. So was könnte man ja hier gar nicht machen. Da wüsste man ja nicht, ob das jetzt hier bei... Na, hier gibt's auch vergleichbare Musiken. Oder hier diese Leute da aus Salzburg. So aus dem Bayerischen. Atwänger? Kennst du die? Atwänger sind total prima. Und dann die Interpreten, die sind bei Trikont erschienen. Und Atwänger weiß ich jetzt nicht genau, vielleicht bei Rufftrade oder Eva. Ich glaube, ich habe die mal... Die musst du ja mal merken, die sind total gut. ...gehört oder gesehen. Ja, die haben also auch mit ihren Akkordeons da abgestoppt. Ja. Ja. Oder hier, wie heißen die noch? Biermöselblasen. Aber ja, die sind traditioneller. Die sind eher textlich. Ja, ja, die sind traditioneller. Die sind eher auf lustig mit ihrem... Mit Polt, wa? Mit oder ohne Polt? Ja, von dem, der hat ja neulich beim Geburtstag von Weigel einen Vortrag erhalten. Ach, seitdem finden die sich total sympathisch. Ja? Ja. Also Weigel fand er total prima. Sieht sich ja auch sehr ähnlich irgendwo. Ja, ich weiß auch nicht. Die haben sich gegenseitig als nette Menschen entdeckt. Ja? Ja. Wobei, das war schon schön. Im Grunde, vielleicht ist es doch ein Effekt meiner Sendung. Ich versuche auch immer Leute, die nicht zusammengehören, zusammenzuführen. Da ist es offensichtlich wieder gelungen. Ja. Ich weiß jetzt ja nicht, ist mir ein Rätsel, wie es mir gelungen ist, aber es ist mir gelungen. Ich meine, der Polt lebt ja letztlich auch vom Weigel, ne? Der macht so viel fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen, ne? Stimmt wahrscheinlich. Ja, also. Ja. Passt natürlich. Viel, ja, im Grunde sind ja ein Großteil der Politiker auch so eine Kabarettisten-Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ist vielleicht auch ein kleiner Virus, ne? Ja. Es ist ja vielleicht eigentlich das Befreiende am privaten Rundfunk ist dann sicherlich, dass er die Viren, die sich durch das durch den staatlichen Rundfunk ja also in die Portemonnaies des Steuerzahlers einschleimen, ja? Ja. Quasi durch eine gesunde Konkurrenz zumindest zu begrenzen. Das ist ja hier aber kein Privatsender. Das ist klar. Das ist klar, gut. Du bist ja auch so ein Virus. Ich bin ja auch ein Virus. Ja, richtig. Jetzt sind wir wieder beim Ausgangspunkt. Genau. Wunderbar, der Kreis ist geschlossen. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, und jetzt kommt eine total prima, wieder etwas drunter und drübere Musik. Die ist eigentlich eher den, ich weiß ja nicht, hungern die immer noch da in der Volksbühne, den PDS-Genossen. Das wird ja doch mit einer gewissen Ironie auch betrachtet, weil viele sagen, dem Gysi kann es eigentlich nicht schaden, wenn er ein bisschen schlanker wird. Gerade die Frauen sind, glaube ich, bilden eine große Anhängerschaft des Hungerstreiks der PDS. Ansonsten ist es schon eine seltsame Maßnahme alles. Hier auf jeden Fall Hans Eisler, er singt selber das Lied von einer belebenden Wirkung des Geldes. Ein Song, der sowohl politisch korrekt ist, wie er auch zum Thema der Sendung Patente-Geschäftsideen passt. Musik.

Du hast mit mir leider vor den Nachrichten einen ganz schlechten Gesprächspartner erwischt, weil ich bloß nämlich den klassischen... Schwätzer. Den klassischen Irmgard Adam Schwätzer. Nee, den klassischen Erfinder, der nun genau in deine Sendung reinpasst. Ja? Mhm. Aber schaffst du dir deine Erfindung in 2 Minuten ungefähr zu präsentieren? 2 Minuten? Ja. Oh. Mal Uhrenvergleich. Ja, Blick auf die Digitaluhr ist jetzt so irgendwie, sagen wir mal so, gegen 7 vor halb, 6,5 vor halb. Ja, ja, gerne, ich kann es versuchen. Ne? Na los. Na gut, Lichtorgel, ja, Prinzip Lichtorgel. Ja. Jetzt übertragen auf Videobilder. Auf der Leinwand oder auf dem Monitor. Ja. So Diskothek und so, ne? Musik. Die sich rhythmisch zur Musik bewegen, so wie man das ab und an noch aus Techno-Discos kennt. Richtig. Ja? Genau. Nur, dass da nicht unmittelbar so ein Zusammenhang oft besteht, wa? Oder? Könnte man. Sondern sind ja vorproduzierte Filme, die dann da, oder nicht? Naja, das künstlerisch Wertvolle daran ist ja, dass die live verfremdet werden von einem VJ. Ja. Der das dann geschickt live. Ah ja, und das hast du erfunden? Nee. Nee, das habe ich mal gemacht, aber ich war es dann irgendwann überdrüssig. Aber du hättest es gerne erfunden. Du hättest es gerne erfunden. Ja, ich dachte in der Zeit lang, ich hätte es erfunden in der Tat. Aber dann kam ich nach Berlin und musste feststellen, dass es dort tatsächlich andere Leute gibt, die das schon machen. Ach, so ein Ärger, wa? Na, echt. Mensch, in der Provinz ist man König und als Berlin ist man einer unter vielen. Ja, apropos Biermüselblasen, München und so, ne? Ja. Ja, München? Ja. Ja, habe ich nicht Provinz gesagt? Ja, hast du gesagt? Ja, habe ich gesagt. Ja, es ist ungewohnt, aber du hast es hier mit eben im Radio zu tun, denkt sich was bei dem, was er sagt. Auch wenn es nicht immer den Eindruck macht. Ja, man hört ja die Sendung doch öfters und könnte man fast den Verdacht bekommen. Ja, ja, schön. Mhm. Ja, nee, lange Rede, kurzer Sinn. Also tatsächlich mit Patentanmeldung vor 2 Wochen in Berlin und München. Ja. Dieser Vorredner kannte sich auch ganz gut aus. Mit seinem Rundfunkgebühren, was ich allerdings nicht ganz verstanden. Ja, ich auch nicht, aber ich finde nicht, man muss nicht unbedingt immer alles verstehen, was einem gesagt wird. Mhm. Also früher oder später dann. Ja. Soll ich mal sagen? Ja. Du vergrübelst die ganze Zeit. Was tue ich? Du vergrübelst die Zeit. Ich vergrübel die Zeit. Ja, und vermurmelt. Ich komme nicht dazu, meine tolle Erfindung nee. An den Mann zu bringen. Ja, hast du denn noch eine tolle Geschäftsidee? Ja, die Geschäftsidee ist diese Videoorgel, die ja nur ein Patent geworden ist. Ach so, aber nicht... brutal, diesen ganzen Technoläden zum Beispiel. Ja, und so. Aber leider nicht dein Patent. Natürlich ist es mein Patent. Ach, ist dein Patent? Ja. Und du verdienst dich jetzt dumm und dämlich daran? Ja, ich hoffe. Super. Ja. Ach, endlich mal ein Winner in der Sendung, das ist ja toll. Meine ich doch. Ja, rufen ja immer nur Loser an. Naja, waren da ganz prima Ideen dabei, also Joghurt mit Sahne, wie gesagt. Ah ja, das stimmt, das ist so eine schöne Idee, ne? Ja, ich ja, und jetzt verwurste die aber nicht. Wobei doch, die ist ja zur Verpuddingung freigegeben. Wie jetzt meine Videoorgel? Nee, der doppelseitig mit Sahne belegte Schokopudding. Aha, ja, also ich wäre der Erste. Ja. Wir müssen jetzt leider Schluss machen. Ja, machen wir. Freut mich, den Erfinder der Videoorgel kennengelernt zu haben. Ja, David übrigens. Also nicht vielleicht, ja, David, vielleicht ja nicht mal der Erfinder, aber immerhin der Patentinhaber. Clever angestellt, mein Lieber. Danke. Ja? Okay. Und dit in der Provinz. Okay. Nee, schon in Berlin. Gut. Berlin. Okay. Jo, tschüss, gut mal. Tschüss. So, jetzt kommt hier nochmal eine ganz markenbewusste Musik, die aber natürlich extra eingeführt wird. Ich verabschiede mich schon mal bis nach den Nachrichten. Da haben wir es dann wieder miteinander zu tun. Ansonsten jetzt schön zuhören. Ist eine wunderbare Band, die Schleimkeim heißt. Und wovon sie singt, das kann man dann selber ganz genau hören. Was spielst du da? Nichts Besonderes, es ist von mir. Lass es, du weißt, was ich hören will. Nein, weiß ich nicht. Du hast es für sie gespielt, dann kannst du es auch für mich spielen. Mir gefällt die Melodie nicht mehr. Wenn sie es ertragen kann, kann ich es auch. Spiel es. Ja, Boss. Kleber, Geld! mein Best für sein Geld. Lade, Bamburg und der Trabant. Ein super Angebot bei uns im Land. Da soll ich gar nicht mal bei uns. Haftstrafe. Der ehemalige italienische Ministerpräsident Craxi ist gestern in Abwesenheit zu 5,5 Jahren Gefängnis wegen Bestechlichkeit verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der frühere Sozialistenchef in Schmiergeldzahlungen verwickelt war. Kritik. 80.000 Unterschriften gegen den Jäger 2000 wurden gestern in Bonn an Bundestagsvizepräsidentin Vollmer übergeben. Das geplante Jagdflugzeug sei extrem teuer, militärisch sinnlos und sozialpolitisch skandalös, hieß es. Mahnung. Bundespräsident Herzog hat bei seinem Israel-Besuch einen Schlussstrich unter den Holocaust abgelehnt. Jede derartige Forderung verbiete sich wegen der historischen Dimension der NS-Verbrechen an den Juden, erklärte er. Tarifverhandlungen. Die erste Metalltarifrunde für 95 wurde gestern ergebnislos vertagt. Die IG Metall hatte für den Bezirk Küste 6% mehr Lohn gefordert. Aktionsprogramm. Die Anliegerstaaten der Donau verständigten sich in Bukarest auf einen Plan, um die Wasserqualität zu verbessern. Sport. Im UEFA-Pokal zog Borussia Dortmund am Abend durch einen 3:1-Sieg nach Verlängerung über Deportivo La Coruña ins Viertelfinale ein. Auch Bayer Leverkusen erreichte durch einen 4:0-Erfolg über GKS Katowice die nächste Runde. Wetter. Nachts kaum noch Schauer, 4 bis 1 Grad am Tage, meist niederschlagsfrei, 5 bis 8 Grad. Verkehr. Es gibt keine aktuellen Meldungen, Fritz wünscht gute Fahrt. Give me the good, give me the good, give me the good, give me the good. geht's gut. Es geht gut. Das können wir uns lebhaft vorstellen. Westernhagen, live in der Waldbühne Berlin. 16. Juni, ausverkauft. 17. Juni, ausverkauft. 18. Juni, noch nicht ausverkauft. Hey Mama, was ist mit mir los? Frauen gegen ich bin los. Westernhagen, live in Berlin. 3 Tage lang. Präsentiert von Fritz. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk. She's on my mind. But they're not. Without love, I can't go on. Without love, I'll fish away. Just like an Uber baby, I can't even speak. Musik von ganz früher, da gab es die Bad Seeds überhaupt noch gar nicht. Dann, und da hat sie jetzt eine Brücke schlagen können. Ne? Das zeichnet einen richtig professionellen Moderator aus. Die Sendung neigt sich dem Ende entgegen nach 24 Minuten, aber so lange wird noch telefoniert. Auf Deibel komm raus. Vielleicht kommt hier heute doch nochmal die Erleuchtung. Tag, wer bist denn du? Hallo, hier ist Susi. Tag, Susi. Und zwar, ich habe eine Kritik an deiner Pudding-Theorie. Ich würde nämlich sagen, Pudding ist schwerer als Sahne. Deshalb würde sich das vermischen. Und da muss man nämlich ganz einfach den Becher einfach schmaler machen. Verstehst du? Na, oder den Pudding flacher. Naja, das ist ja automatisch. Wenn der Becher flacher ist, dann ist auch der Pudding flacher. Eben hast du schmaler gesagt. Das ist doch dasselbe. Nee, nicht unbedingt. Doch, für mich schon. Also von der Höhe tiefer. Ja, genau. Ja. Dann ist nämlich die Oberfläche von dem Pudding ist größer und da passt mehr Sahne drauf. Verstehst die Dinge du? Auch, sodass man mit dem Löffel gleich von oben von der Sahneschicht bis zum Boden durchsticht. Genau. Dann erspart man sich die Mühsal vorher, unten Sahne reinzufüllen. Genau. Ja, aber für Leute, die jetzt doch eher hochstöckige Puddinge essen, bleibt es natürlich trotzdem schön, wenn unten auch noch Sahne ist. Aber was soll denn anders, wieso soll sich das vermischen? Es könnte nur sein, dass die Sahne, die unten liegt, zerquetscht wird. Naja, das ist ja. Ja, ach so, wenn... Ja, wenn die Sahne völlig zerquetscht wird, dann ist das doch kein schöner Anblick. Der könnte Käufer davon abhalten. Übrigens war das ja nicht meine Pudding-Theorie, sondern das war jetzt bloß die Marktlückenartikulation einer jungen Anruferin. Ja, aber du hast sie immer so hochgelobt und fandst sie so toll und nun wollte ich, naja, deine Vorstellung platzen lassen. Susi? Ja? Darf ich mal ganz ehrlich sein? Ja. Ich finde die eigentlich immer noch ganz toll. Naja, aber es geht nicht. Ja, das passiert ja mir öfter, dass man Sachen ganz toll findet, die nicht gehen. Sollen natürlich toll aussehen, ne? Wer jetzt? Na, wenn der Pudding unten und oben wäre. Nee, nicht der Pudding, die Sahne. Ja, Mann. Ja, jetzt kommst du ganz durcheinander. Ja. Weiß, braun, weiß. Ja. Ja, würde schön aussehen, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ein bisschen Zebra-mäßig. Ja, okay. Gut, also, du wolltest jetzt nur die Kritik loswerden. Ja, und dann geht es mit der anderen da, mit der Prüfung, wenn da noch jemand dabei sitzt. Ja? Ich finde, mich würde das ja viel nervöser machen, wenn da jemand sitzt. Na, aber wenn jemand berührend da sitzt, dann dürfte dich das ja von rechts wegen nicht nervöser machen. Dann würde das ja völlig den Zweck verfehlen. Du wärst nervöser und hättest noch 500 Mark die Stunde bezahlt. Das würde mich erstmal nervös machen. Ja, das sowieso. Ja. Kann ich mir gar nicht leisten. Ja, nee, ich auch nicht. Aber ja, nervös würde es mich außerdem noch machen. Ja. Und insofern bei mir überhaupt gar nicht funktionieren. Nee, bei mir auch nicht. Aber vielleicht gibt es kinderreiche Eltern, bei denen es funktioniert. Das verstehe ich nicht. Wie kommst du jetzt gerade auf kinderreich? Nee, nicht auf kinderreich, sondern auf kinderreiche Eltern. Kinder, Leerschritt, Leertaste, reicher Eltern. Ja, okay. Nee, wegen dem Kinderreich, da hast du mich gerade an meine Situation erinnert. Du bist kinderreich? Nein, ich bin nicht kinderreich. Du bist reiche Kind. Nee. Wie? Ich bin geschwisterreich. Du bist geschwisterreich? Ja. Ja, das ist doch aber schön. Da lebt man in einem Zusammenhang, in dem man viel Zuspruch und Beruhigung möglicherweise erfährt. Ja. Wie? Genau im Gegenteil. Genau das Gegenteil. Die machen dich alle kirre. Ja, nicht bloß das. Das ist bei uns total konfliktreich und bloß. Ach nee, ist alles scheiße. Ei, ei. Wie alt bist du denn, Susi? 16. Oh, da musst du ja noch 2 Jahre warten. Oder du musst schon gleich die Mücke machen. Steht nee, das ist blöde. Wieso? Nee, dazu bin ich zu neugierig. Was die anderen sollen Unsinn machen? Ja, überhaupt. Ja. Genauso, vorhin, ich saß die ganze Zeit da, wollte telefonieren, aber ging keiner ran und so und war dauernd besetzt. Dann habe ich die Telekom dauernd rausgeschmissen. Mm. Und naja, da habe ich mich wieder hingelegt und dann bin ich wieder ran. Und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht geht er ja ran. Und das war halt, muss bleibst jetzt so lange auf die Neugier, also naja. Und jetzt hast du es geschafft. Ja, genau. Und jetzt kannst du dich beruhigt schlafen legen. Ja, vielleicht, weiß ich noch nicht. Und morgen hast du ganz viele Geschwister, denen du erzählen kannst, dass du es geschafft hast. Nee, das kann ich dir nicht erzählen, deshalb rufe ich ja jetzt an. Wieso kannst du denen nicht erzählen? Weil ich will das nicht erzählen. Ach so. Ja, nee, müssen musst du das ja nicht. Nee, muss ich nicht, aber ich bin immer so mehr geheimnisvoll so. Oder versuche ich zu sein, sagen wir es mal so. Ja. Okay, Susi. Okay. Tschüss. Tschüss. Hallo? Ja, ein hohes Stimmchen wieder. Ja, guten Tag. Ja, hallo Kuttner. Hallo, wer bist du? Ich bin Manuela. Tag, Manuela. Du darfst aber Manu zu mir sagen. Manu, ja? Hast du denn eine clevere Geschäftsidee? Ja, ich würde mal denken, ein Bewerbungsservice. Nen was? Ein Bewerbungsservice. Der sich für einen bewirbt irgendwo. Ja, genau. Wenn man irgendwo eine Stelle sucht? Mhm. Und der dann hingeht, fit, aber dann staunen die ja doch am nächsten Tag, wenn man dann selber kommt. Also wenn das Bewerbungsgespräch erfolgreich verläuft? Nee, so meine ich das nicht. Nee, aber du hast ja vorhin schon mit jemand darüber gesprochen, über Kommunikation. Ja. Nicht? Ja. Und da hast du ja festgestellt, dass es an und für sich immer schwerer wird. Ja, dass niemand mehr so richtig mit jemand anders kommunizieren kann. Hab ich das festgestellt oder hat die das festgestellt? Beide. Ja, na gut, ja, will ich erstmal nicht widersprechen. Mhm. Und ich fand das an und für sich eben ein Thema und würde denken, dass es dem einen oder anderen eben ganz gut helfen könnte. Und wie soll es nicht so auszudrücken, wie es steht und. Ah ja, ach, dass man die so ein bisschen fit macht für Bewerbungsgespräche. Genau. Aber ich glaube, so was gibt es. Ja, mag sein. Ja, aber es ist trotzdem eine gute Idee, wa? Ja. Warum soll man nicht Ideen haben, die schon nippt? Genau. Okay, Manu, danke dir für deinen Anruf. Ich bin jetzt ein bisschen kürzer angebunden, weil die Zeit ziemlich davonläuft. Kannst Kann ich trotzdem noch kurz was sagen? Ja. Ja, denn vorhin hattest du noch jemand dran, der sich über das Buch Denke nach und werde reich aufgeregt hat. Ja. Beziehungsweise ein bisschen darüber gewitzelt hat. Nee, ich glaube, ich habe darüber gewitzelt und der war fest davon überzeugt, dass wenn er jeden Morgen drinnen liest, dass er irgendwann reich wird. Aber jetzt ist schon ein Vierteljahr ins Land gestrichen und hat nur 10 Mark verloren. Er hat das wahrscheinlich nicht ganz gelesen. Ach, muss man das, wenn man es bis zu Ende liest? Hast du das gelesen? Ja. Und, reich geworden? Nee, ich bin noch nicht fertig. Aber eben hast du gesagt, du hast es bis zu Ende gelesen. Nee, bin dabei. Das ist aber gut, das würde ich dir auch mal empfehlen. Ich bin auf jeden Fall 10 Mark reicher als du. Mag sein. Siehst du? Okay. Okay. Tschüss. Tschüss, Kuttner. Hallo? Ja, oh Mann, da hat aber wieder jemand einen Schreck gekriegt. Tach, da hoch und hier. Hallo. Hi. Hallo, hallo. Ingrid. Tag, Ingrid. Ja. Schön. Kaum zu glauben. Ja. Ohne Vorankündigung. Ja, ich kann das nicht fassen. Wieso ohne Vorankündigung? Naja, ich dachte, dann meldet sich doch mal jemand vorab und sagt irgendwie... Nee, hier nicht. Ja, also meine Idee zum Thema der Sendung wäre ein Freundschafts-Around-Dienst-Vermittlungsservice. Ach, der einem Freunde vermittelt? Ja, na, ein Freundschaftsvermittlungsservice in jeder Hinsicht. Also egal, ob man Bedarf hat an Leuten, die einem helfen beim Umzug oder Kinderei oder Malerarbeiten. Ja, welche Interesse sollte man haben, jemandes Freund zu sein, dem man immer beim Umzug nur helfen muss und Malern und Klempnern? Nee, nicht nur darauf bezogen, sondern generell. Ich denke, dass wenn Freunde Freunden helfen, dass das doch irgendwie... Ja, aber wir reden, aber eigentlich geht es doch jetzt um Geschäftsideen und da versaut doch gerade Geld die Freundschaft. Und aber Geld müsste ja fließen, sonst wäre es ja keine Geschäftsidee. Naja, also meine generelle Einstellung ist ja die, dass ich mich Freunden gegenüber auch immer erkenntlich zeige. Ne? Ja, aber da hat man ja erstmal schon mal Freunde. Na, nicht unbedingt. Die kann man ja auch vermittelt bekommen. Ach so, dass man erst einen Freund vermittelt bekommt und sich dann erkenntlich zeigt. Genau. Oder kann man eigentlich einen Handwerker nehmen? Nicht unbedingt. Also dazu kann ich natürlich eine Geschichte erzählen, die ich selber erlebt habe, wenn man also jemanden kommen lässt, der also kein Freund ist, schnell bestellt wird. Ja. Und der dann also nur mal so ein kleines Schräubchen irgendwie festzieht. Ja. Und danach anfängt, den Block rauszuholen und zu schreiben. Und ach, du meinst eigentlich nicht Freunde, sondern nur Billenhandwerker-Service? Nee, nicht unbedingt. Also ich meine, das mag vielleicht Hand in Hand gehen, ne? Ja, ja. Nur geht dann eben nicht Hand in Hand, wenn es nur auf die Handwerkerei und wenig bezahlen rausläuft. Ich also denke, dass ja auch beide Seiten was davon haben können, ne? Wie sehe das von Seiten des Handwerkers aus? Naja, der kriegt einen Obolus, ne? Über den man sich halt einigen muss. Ja, den kriegt er, wenn er einfach so Handwerker ist, auch. Und da muss er sich ja nicht einigen, da schreibt er einfach seinen Blog aus. Naja, weiß ich nicht. Ja. Ob das so... Ich meine, eine gute Idee ist es, aber eine Geschäftsidee. Nee, nicht unbedingt. Ja. Ah. Ah ja, aber ein Versuch wird wert, wa? Okay, Ingrid. Vielen Dank, tschüss. So, dann kommt jetzt noch eine Musik, also die muss ich einfach irgendwie spielen, weil vor allem, weil es so ein schöner Reim ist. Ist nicht gerade eine Geschäftsidee, ist aber wieder aus der Reihe lehrreicher Musiken. Ist ein Heidenlied, vertont von Schubert, gesungen von Peter Schreier. Und die ersten Zeilen haben es mir angetan. Auch die Sprödeste der Schönen wird erweicht durch langen Schmerz. Der Schönen wird erweicht durch lange Schmerz. Und der Liebe Freuden krönen endlich ein getreues Herz. Und der Liebe Freuden krönen endlich ein treues Herz. Ach, wie süß sind alle Sorgen, jede Mühe, wie so leicht. Wenn man hoffet, morgen wird vielleicht ihr Stolz erweicht. Nichts verschont auf seinen Wegen, der Gewitterstrom im Hain. Tröpfelnd trinkt ein Frühlingsregen nach und nach in Felsen ein. Tröpfelnd trinkt ein Frühlingsregen nach und nach in Felsen ein. Hätte fast eine Grünen-Hymne sein können, jedenfalls was den Schluss betrifft. Wir sind im Grunde an demselben. Das hat vor allen Dingen die Ursache, es ist ja jetzt 12:45, hat die 11:01, hat hauptsächlich die Ursache, dass heute ein Überschuss an Kreativität da war, was den halbautomatischen Anrufbeantworter betrifft, den ich euch natürlich nicht vorenthalten werde. Insofern hat der halbautomatische Anrufbeantworter heute zwei Teile. Erstens den klassischen halbautomatischen Anrufbeantworter, der etwas länger geworden ist als sonst, und danach noch einen Nachschlag, in dem ein einziger, wahrscheinlich vollautomatischer, hochdigitalisierter Anrufer 3 Minuten zu bewältigen versteht. Sehr faszinierend. Ich bin sehr gespannt. Ich habe es noch nicht gehört, habe aber aus meinem Versmann hat mir versichert, dass es heute toll zugehen soll und drunter und drüber. Und hier ist der halbautomatische Anrufbeantworter. Ja, jetzt ist Waldeshuber Erzwerke und ja, meine Geschäftsidee, das wäre so eine Radiosendung, die so circa 3 Stunden lang ist und wo sich der Moderator mit Anrufern unterhält über ein bestimmtes Thema. Und man könnte am Anfang der Sendung auch so ein Gespräch mit einem Experten über das Thema machen. Super. Den würde ich so nach einer halben Stunde und nach 2,5 Stunden so prima Nachrichten bringen. Super, klasse. Und der Clou am Ganzen wäre so eine Telefonnummer, wo alle die Hörer anrufen können, die in der Sendung selber nicht durchkommen. Die Sachen werden dann alle auf Band aufgenommen und am Ende der Sendung abgespielt. Ist so richtig, 0331-721-3947. Das Telefon. Die Antworten auf die Forderungen der Arbeitgeber gehen von bodenlose Frechheit bis hin zu völliger Blödsinn. Classic rock, first of all, along the watchtower, Mapin, Mick and Bob Dylan, get up and rock and roll. Haben Sie einen schlechten Tag? Geht es nicht mehr weiter? Macht die Wirtschaftskrise Sie fertig? Haben Sie Angst, spazieren zu gehen? Ciao, guten Italiano. Ich habe etwas gefragt. Scheiße, jetzt ist es weg. Aggradiv nam, aber du flaschkami, pius poverin, na verniaka. Na, Floyd, mit Trevor, guten Morgen. Das waren gerade die Fantastischen Vier mit Mikrofonprofessor. Ich bin hier als, Krankenvertretung. Auf meiner letzten Reise nach Nürnberg traf ich im Germanischen Museum eine gewisse Henriette L. Schon wollte ich sie verlassen, denn sie war nicht allein. Someone that he himself has cooked his goose. The BBC's Martin Bell has seen all the UN commanders come and go. Siehst du, das ist wie bei einem Krug, der langsam vollläuft. Charlotte Smith came up with the biggest Easter basket of the day, the game-winning three-pointer with 7/10 of a second on the clock. Relax. he'll be much happier and much healthier. Astronauts, air aces, Medal of Honor winners, all graduates of the United States Air Force Academy at Colorado Springs. Moskau. Persönliche und geheime Botschaft an Winston Churchill und Franklin D. Roosevelt. Ihre freundschaftliche, gemeinsame Botschaft erreichte mich am 27. Januar. Ich danke Ihnen für die Mitteilung der Beschlüsse von Casablanca über die Operationen, die von den amerikanischen und britischen Streitkräften in den ersten 9 Monaten des Jahres 1943 durchgeführt werden sollen. Alle redeten heftig durcheinander. Stimmt vom Band, was? In einer Aufnahme aus dem Jahre 1903 hörten Sie das Präludium in G-Moll für Violine Solo von Johann Sebastian Bach, gespielt von... Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Ja, jetzt nochmal das Waldesruher Erzwerke. Und meine Idee vorhin mit der Radiosendung, die würde ich dem ORB gerne kostenlos zur Verfügung stellen. Ja, hallo Kuttner. Ey, Mann, ich habe mich erst so spät eingeschaltet. Könnt ihr nicht die Sendung ab 1 nochmal wiederholen? Ja, eine gute Idee. Ich bin jetzt ein bisschen Identitätskrise. Also gerade der letzte Teil dieses halbautomatischen Anrufsbeantworters, der ja sowieso klang wie Stimmen aus einer fremden Welt, hat mich doch zu der Frage gebracht, bin ich vielleicht Maruscha? Ich weiß es selber nicht. Hans, genau, eine kurze Musik zur Entspannung und dann kommt nochmal ein halbautomatischer Anrufbeantworter. Aber da ist es dann nur einer. Das waren ja jetzt eben mehrere. Ja, so wie meine sind sie dann zu lang, das da eine Frau. Am Abend in der Bar, das weiß ich ganz genau. Das kann nur Susi, meine Susi, ganz allein. Die ganzen Susi-Baby-Quiz. Die ganzen Susi-Baby-Quiz. A one, two, three, four, Susi-Baby-Quiz. Die anderen Männer schauen alle zu ihnen. Sie haben nur noch diese eine Frau. Lass mal ein bisschen alleine tanzen, den Kollegen Bill von den frühen Pudis. Das waren die Pudis 1960, Susis Baby Twist. Und hier haben wir jetzt einen halbautomatischen Anrufbeantworter, ganz frisch, wie er eben reingekommen ist, und hören uns den mal an. Ich habe ihn auch noch nicht gehört, ich bin gespannt. Ja, es wäre jetzt schade, so einen schönen Namen zu verleugnen. Thema ist jetzt, ach Gott, richtig. Kuttner, du Vogel. Das ist voll Zukunft. Was wollt ihr bitte wissen? Ein, oh Gott, ich habe eine Wort. für dusselig quatschen. Das ist, glaube ich, so eine Krankheit der Sendung. Das passiert, kommt uns aber häufiger vor. War so ein Haufen pseudo-intellektueller Scheiß. Hm? Und da will ich vielleicht was ziemlich Ernstes dabei steuern. Und nun mein Grund, warum ich den Knudel-Knut-Treff gewinnen muss. Ich habe am Donnerstag meine Prüfung in Rettungsschwimmen Bronze bestanden. Und außerdem bin ich der größte Fan von East 17. Ich bin jetzt quasi Volker und Volkerina. Und oh, wenn man jetzt wüsste, was ein Charme ist, was? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hi! Hi! Who are you? Ja, Tag, Katharina? Nee, Sandra. Sandra? Ja. Dann bin ich ja doch überrascht. Jetzt ja, verletzt ich du auch. Über die Spielregeln. Ja. Wenn Sie sich selber beschreiben sollten, was würden Sie über sich sagen? Schön. Aber tipp doch eine schwarze Stelle. Grauschleier. Selbstbeulof Olas schlägt bei mir nicht mehr so richtig an. Ja. Ah, Bild des Grauens. Sich solche Mühe gegeben, besonders mit den Klammern hinter den Ohren. Ja. Oh, irgendwie riecht das hier so komisch, findest du nicht auch? Oh. Nein, aufhören! Sie sagen, dass du sterben wirst. Ach, noch was. Ich ärgere mich lieber still. Ja, das ist eine Mitteilung, die es wert ist, öffentlich gemacht zu werden. Ja, also jetzt, pass auf, dann setze ich dich jetzt auf so eine Warteschleife. Warteschleife, Warteschleife, auf so eine Warteschleife. Warteschleife, auf so eine Warteschleife. Immer. Hahaha, ich beherrsche die Maschine hier. Ja, das kann man so sagen. Einmal drei, unerträglich poetisch. Du mich fragst, ein ganz normaler Spinner. Du verstehst dich ja schon, wie ich es jetzt meine. Ah, was? 21, 22, 22. Ja, du bist raus. So viel muss gesagt werden. Na, ein Trainer noch dazwischen. Genau, danke schön für den. Ach, tut mir so leid, Kinder. Leg bloß auf, ich krieg sonst ganz schlechte Gewissen. Ich meine, ich würde auch wieder auflegen. Aber ja, aber das kann man ja machen. Das könnte man ja auch als älterer Mensch machen. Kinder, Kinder, jetzt habe ich alle aufgemacht. Hallo, ja, schönen guten Morgen. Wenn man mal ein paar Sekunden drüber nachdenkt, dann, na klar, warum nicht? Ja. Wieso denn bitte? Na, was heißt, ich habe keine Lust, aber ich bin noch nicht so weit, als dass ich das Gespräch jetzt führen könnte. Ja, drücken wir beide die Daumen, ne? Okay, tschüss. Weg. Wie wird man nicht komisch? Wer gerade Fritz hört und dabei immer dieses fiese Brummen im Ohr hat, sollte einfach mit dem fiesen Brummen aufhören. Sie sind untrennbar Teil unserer Vision von der Zukunft Deutschlands. Und ansonsten würde ich euch alle auf den nächsten Dienstag vertrösten und tschüss. Genau, das würde ich jetzt an der Stelle machen. Die Sendung ist leider zu Ende. Zum Thema wurde auch im halbautomatischen Anrufbeantworter nicht allzu viel gesagt. Das aber auf formal höchstem Niveau. Das macht mich auch sehr stolz. Vielen Dank, der Anrufbeantworter als neue Kunstform neben Malerei, Theater, Dichtung und Musik. Tschüss, nächste Woche geht's weiter. Hier geht's erstmal weiter mit dem Night Flight mit MC Lücke. Viel Spaß. Und bin ich eingezogen.